Guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, zur ersten Ausgabe des angeblich allmonatigen Y-Casts. Mit dabei ist natürlich der göttliche Phenonium. Guten Tag. Ich dachte. Valentine's Day. Ich wollte mich jetzt gerade zurückhalten, damit am Anfang zu lachen, weil ich immer verwirrt bin von allem, was du sagst. Und dann hältst du es ganz kurz. Und damit habe ich nicht gerechnet einfach. Wahnsinn. Ja, hast mich zerstört. Auf allen Ebenen. Ansonsten, soll das ja, der Cast für Januar sein? Heute ist der 14. Februar. Das könnte daran liegen. Wir haben es ja eigentlich auch angekündigt, dass es nie funktionieren wird. Ich habe das gesagt. Du warst von deiner Idee überzeugt. Ich bin immer von meinen Ideen überzeugt. Nur deswegen haben wir das übrigens am 1. nicht aufgenommen, weil ich keine Lust hatte. Und dann haben wir das nicht gemacht. Nee, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, du hast vorher gesagt, wir machen es eh nicht an dem Aufnahmetag, an dem wir es aufnehmen wollten. Und wir haben es dann auch nicht gemacht, aber weil der PC abgeschmiert ist. Wir hätten ja mit anfangen können. Wir haben da ja schon 2-3 Stunden was gespielt. Also das stimmt. Du hättest das auch mal erwähnen können. Aber ja, ich dachte mir so, ich habe jetzt da jetzt nicht unbedingt Lust drauf. Das auch, ja. Aber jetzt hat es sich irgendwie ergeben und wir haben das jetzt alles irgendwie gemacht. Das ist auch gut so, glaube ich, dass wir es jetzt machen. Weil ich mir einfach sicher bin, dass es gut so ist. Es ist gut. Ich muss einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es alle schon wusstet, aber das ist einfach gut. Ja, ich feiere es auch hart. Oh Mann. Ja, also wir haben uns jetzt hier eingefunden. Es ist 22.18 Uhr und wir probieren jetzt hier die cremigste Schüssel, den es gibt, so aufzuzeichnen. Ja, gut. Und wir versuchen das einigermaßen chronologisch zu machen. Problem bei der Sache ist... das Problem der Sache ist, dass ich mir Notizen gemacht habe und du dir Notizen gemacht hast. Ja, ist das super. Wir gleichen. Aber ich weiß, also bei meiner sind da Reihenfolge, weil ich den Wikipedia-Artikel von Januar 2017 einfach Tag für Tag durchgegangen bin. Ich ja auch, aber ich habe halt andere Sachen aufgeschrieben. Also Fakt ist, Fakt ist, dass das erste, rein chronologisch gesehen, also es wird jetzt eigentlich erst also ein Rückblick. Neujahr war. Und da haben wir uns ja nicht gesehen. Das ist richtig. Aber letztes relativ bald danach. Warum haben wir uns eigentlich gesehen danach, weißt du was? Ja, das weiß ich, aber ich wollte fragen, wie war denn dein Silvester? Willst du von Silvester erzählen? Ja, ich musste viel erzählen. Also okay, also ich war krank. Also nicht krank wirklich, aber ich war bettlägerig und ich lag im Bett. Ich bin dann kurz vor 12 aufgestanden, hab angestoßen, Sekt, hab den weggekippt und bin ins Bett gegangen. Und weiter Netflix geschaut. Also ich war echt ein bisschen am Arsch. War, glaube ich, das lahmste Silvester meines Lebens, wenn man jetzt mal die Kindertage rausrechnet, tatsächlich. Naja, aber da hast du dich ja trotzdem über alles gefreut, oder? Ja, eben, genau. Also war schon echt ein bisschen läsch. Ernsthaft. Also, das war dieses Semester. Ich war entspannt, so, aber es war jetzt nicht irgendwie Party. Das gibt es ja wieder. Bei Ihnen denn? Nee. Also, das nicht. Mehr so Mittel. Ja. Das finde ich gut. Wir haben jetzt schon gefeiert, aber wir haben uns zwar definitiv nicht abgeschossen. Ja, das ist auch. Es wird überbewertet, sag ich immer. Das Witzigste war ja, wir hatten das hing ja auch mit dir zusammen, Ende Dezember so einen geilen Schlafrhythmus nach Weihnachten entwickelt. Nee, ich hab damit nichts zu tun. Dass wir erst so gegen Mittag, Nachmittag aufgestanden sind und dann aber bis in den Morgen gespielt haben, ja? Lüge. Hat dazu geführt, dass ich an Silvester um 12 Uhr aufgestanden bin und dann natürlich kein Problem hatte, einfach Silvester durchzumachen. Ja, ich und war. Alle anderen geschlafen haben. Ich war auch nicht müde. Also, ich war bestimmt bis 4 oder so wach noch an Silvester. Ich habe halt Netflix geschaut. Ich habe Suits irgendwie durchgeballert in der Zeit extrem. Also, wenn ich nicht mit Finn gespielt habe, habe ich eigentlich Suits geschaut oder geschlafen. Und gegessen. Das war's so. Zwischendurch noch geschissen. So, mehr war nicht. Mehr war einfach nicht. Aber. Noch relativ entspannt. Genau, und dann. Anfang Januar, warte, ich muss kurz auf den Kalender gucken. Warte. Er lädt, Google-Kalender sind geil, am 3. Zusammen. Ab dem 3. Januar bis zum 8. Januar waren wir bei unseren Cousins, beide. Gleichzeitig, wow. Was haben wir uns da getroffen, was haben wir da gemacht? User enter channel timed out. Okay, erstmal Abgang machen hier, ist natürlich... User disconnected from your channel. Alles klar, noch einen größeren Abgang machen. Aber... Alles gut? Aber? Der Server geht entweder... Ja, der Server war aber ganz kurz. Aber warst du auch raus? Nee, aber ich hatte gerade einen 80-prozentigen Paketverlust out. Deswegen Ja, ich habe die auch kaum verstanden, plötzlich war ich weg. war ich verwirrt, aber sowohl deiner geht jetzt runter, als auch meiner. Also meiner ist jetzt bei 0, und deiner ist jetzt bei Alter, habe ich 6, gerade einen Schreck bekommen. Ich denke, es geht weiter. Du wolltest sagen, was wir da gemacht haben, als wir uns getroffen haben mit all unseren Wir waren Cousins. Snowboarden. Ja, Und das das Spannende erste ist, dass Mal. wir halt beide nicht Snowboarden waren vorher. Und wer schon mal Ja, aber. gesnowboardet ist, der hat es ja dann zum ersten Mal gemacht irgendwann. Und hat Ja. festgestellt, dass man ziemlich viel auf dem Maul liegt erstmal. Wobei ich finde, wir haben es eigentlich echt gut gemacht über die Zeit. Ja. Wir hatten zweimal Unterricht, jeweils eine Stunde oder anderthalb Ja, oder so. richtig. Und Ja, nicht viel, ja. Das in war eigentlich der ein Zeit haben wir es komplett dreitägiger. gelernt eigentlich. Und danach haben wir noch ein bisschen danach geprobt. Ja, also das Standardzeug, dass man mal so die easy Skipiste runterkommt. Die Verkantung haben wir gelernt. Dann durften wir Ja, Förderband also. fahren am ersten Tag noch. Das ging, ja, das war jetzt auch nicht so kompliziert, Und dann genau. ist irgend so ein Spasti die ganze Zeit beim Schlepplift heruntergefallen. Ich weiß aber nicht, wer es war. War echt geil. Dann haben wir da war noch so ein Schlepplift. Ja, ging jetzt nicht viel weiter, aber das ist mit dem Snowboard irgendwie schwieriger als mit dem Ski, ne? Aber so Ihr kompliziert war es konntet das auch alle, nicht. oder? Hat es dich einmal gelegt? Mich hat es fünfmal oder so gelegt. Hat sogar keine Lust mehr, bis Förderband kam, ne? Aber ich hab's gemacht. Nee, ja. Am Ende. Und Ja. dann ging's auch. Und dann irgendwann sind wir noch weiter hochgefahren mit dem Sessellift. Das Das war war die dümmste Idee, die wir hatten. Die dümmste Idee, am ersten Tag da hochzufahren. Es war halt so eine normale Skipiste, aber das funktioniert mit dem Snowboard einfach Mir hat nicht. alles wehgetan. Und wir, also es war so noch nur zweigeteilte Piste. Und die eine Seite hat eher so für den Snowboard funktioniert, würde ich sagen. Weil da so noch ein paar Hügel waren und so weiter. Und die andere ging halt einfach steil gerade runter. Moment, welche Mal ist die A oder die B-Piste? Wow, da musst du jetzt wieder A und B definieren. Das war auch unser Wenn du vom Problem. Aber Start nach rechts abbiegst, dann ist A. die wir nur einmal gefahren sind, letztendlich. Ja? Zweimal. Die. Ja, am ersten Tag und Das dann war die einmal steile mit richtig. den Hügeln, aber. Jedenfalls die ganz steil war, war die blödste Idee. Ich hab's nur die Fresse gelegt. Das war da irgendwie vereist und so. Und Meine daneben war Knie nicht genug waren Schnee. so im Arsch am Ende. Ja, Das ist weil furchtbar. es war nicht kalt genug dafür, dass es geschneit hat. Am ersten Tag. Am ersten Tag. Es hat sich ja. Obwohl eigentlich im Laufe des ersten Tags noch verändert, sodass es abends geschneit hat, als wir Ja. zurückgefahren sind. Es war dann auch relativ heftig am nächsten Tag mit Schnee. Also danach war echt besser. Ja, Wir sind dann ja dann hat noch es angefangen, zwei genau. Das Tage hast du gefahren. tatsächlich sogar aufgeschrieben. Kältester Januar seit mit T 2010. LOL. Seid ihr alle dabei, Kinder? Ich lese gerade Joshs Notizen und habe hier den Fehler gefunden, aber. Hey, das steht mit D. Und das ist falsch. Man schreibt nämlich, seid eigentlich mit T. Ja, deswegen sage ich ja, seid mit T. Ach so, okay. Ich Ich dachte, du wollte wolltest gerade falsch es korrigieren. nicht falsch erzählen. Du kriegst auf deinen Schnauzen, Professor. Jedenfalls wir hatten minus 23 Grad an Aber dem geil, Tag, weil die Sonne geschienen hat an dem wir trotzdem. nicht bei dem Kurs waren. Warum waren wir denn nicht beim Kurs? Eventuell hatten wir auf dem Rückweg vom ersten Tag einen kleinen Unfall. Richtig Also, wir merkwürdig. haben einen Onkel, einen gemeinsamen. Ja. Und der hatte einen Autounfall und ich saß auch mit hinten drin und noch ein anderer Cousin, der auch mit beim Snowboarden war. Und uns hat es dann ein bisschen zerlegt. Und haben einen Tag Pause gemacht, weil wir alle ein bisschen platt waren, nicht verletzt oder so. Uns ging es eigentlich ziemlich gut. Ja. Aber so mit Schock und Stress und wir wollten einfach einen Tag Und das ausruhen. Problem war auch, wir hatten da, also das Ersatzauto war auch noch die Frage, ob man das behalten kann. Weil der Punkt war nämlich so, das, was sich so rausgestellt hat, was dieser Onkel da erzählt hat, das war so eine Art Kurve. Also es ging nicht so, also war jetzt keine Riesenkurve. Und der ist, weiß ich, wie schnell fährt man, wenn es schneit und auf so einer schmalen Straße in den Bergen, weiß ich, fährt man irgendwas Ich habe keine Ahnung, ich habe maximal geschlafen 50, würde während ich dem Unfall, sagen. deswegen ich war erst wach, als es Bumm gemacht hat. Ja, ich war auch im anderen Auto, wir sind davor gefahren. Meine Mutter ist das Auto gefahren und die hat es im Rückspiegel gesehen und wir waren alle verwirrt, die noch im Auto saßen. Hey, was soll denn jetzt passiert sein? So, weil auch alle irgendwie halb weg waren, weil es halt anstrengend war an Snowboardfahren und so. Aber letztendlich ist er in der Kurve auf der beschneiten Straße auf diese weiße, wie heißt denn das? Also diese Markierung draufgekommen. Streifen, Seitenstreifen, Ja, bla. genau. Und der ist halt bei Schnee und Nässe und Eis und so, ist der ziemlich glatt. Und dadurch ist das Auto einfach geradeaus weitergerutscht. Und ich meine, es war schon ziemliches Glück, weil das war die einzige Stelle quasi gefühlt auf der ganzen Strecke, wo rechts nicht direkt die Felswand war, sondern so ein flacher Bereich und dahinter erst die Felswand. Und dann seid ihr ja einfach gerade weitergerutscht. So mit voller Bremsung einfach gerade weiter bis zu der, zum Felsen so vorgefahren. Und das Auto hat es ja vorne schon ziemlich zerlegt, aber der Aufprall kann auch nicht so heftig gewesen sein, dass es... Nee, war auch nicht. Also weil der Airbag ja nicht rausgekommen ist. Genau. Nix hatte ich. Also, weil da waren Äste dazwischen. Das habe ich dann gesehen, als wir den Unfallort uns angeguckt haben. Unfallort? Die haben das Auto extrem aufgehalten und dann ist das in so eine Kuhle abgesackt, sodass sich die beiden rechten Reifen aufgeschlitzt haben und auch die hintere Seite voll verklemmt war. Und dann haben natürlich viele Autos angehalten, weil die Straße da halb zu war und wir auch zurückgefahren waren. Und das fand ich so richtig krass, dass so viele Leute und, da angehalten ja, haben. Richtig, das hätte ich nicht gedacht, genau. Ehrlich gesagt, vor allem bei dem Wetter. Dann haben die erst mit einem VW, ich weiß nicht, so einem Familien-VW-Wagen versucht rauszuziehen. Aber das Problem war, dass der auch hinten auf dem Schnee stand und auch einfach durchgedreht hat. So. Und dann dachte man so, gut, dann warten wir halt, ob es der ADAC kommt. Aber die Männer wollten es natürlich selbst lösen. Einfach schon mal auf die Straße ziehen. Und dann war noch einer da mit dem BMW. Jetzt kein krasser BMW, sondern auch eigentlich eher so ein Familienauto. Aber der hatte Allrad. Der hat das ganz, ganz leicht einfach da rausgezogen. So aus der Kuhle wohl. Hatte ich auch sehr fasziniert. Große deutlich mehr Power hat. Ja. Also, wieder ins bessere Belevo. Ich hätte den so gleichgesetzt. Aber so, der hat ein bisschen Allrad, dreht vorne die Räder ein bisschen. Na gut, aber die Straße hat dann genug Grip und dann hat er das schön rausgezogen. Also es war... Heftig. War schon krass, genau. Und dann ist halt der ADAC gekommen und so. Ja, das Auto war echt hinüber. Die Scheibe war noch ein bisschen eingerissen. So ganz, ganz, ganz leicht. Hat man vorher aber auch nicht gesehen. War echt krass. Die Reifen war kaputt. Und das Witzigste war, also was ist witzig? In der Situation gibt es nichts Witziges, aber ich bin dann mit zu dem ADAC, zu dieser ADAC-Stelle da gefahren. Und dann halt in dem Auto, hinten drauf auf dem ADAC-Fahrzeug. Das war irgendwie... War schon witzig, ja. Doch. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, die müssen aber jetzt mit einer Autofähre nach Sylt oder so fährst. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht vergleichen. Aber es ist merkwürdig. Vor allem, weil man auch so hoch ist. Es ist noch ein bisschen höher, es ist in so einem Reisebus gefühlt. Aber eine Erfahrung, die man selten macht so. Weil, wann sitzt man schon mal in so einem Auto auf einem ADAC-Wagen drauf, ja. Ne? Ist aber auch ein Ding, worauf ich hätte verzichtet. Also war jetzt nicht schlimm. Im Gegenteil, also war alles okay, wir haben alles überlebt. Aber war schon viel Glück. Ja, war vor viel Glück und war auch ein Schock. Der ist ja auch ein Auto-Experte, würde ich sagen. Unser Onkel? Ja. Allerdings. Mit dem hätte ich es nie zugetraut. Der hat nie einen Unfall gehabt seit zig Jahren. So. Aber er hat auch gut reagiert in der Situation. Das wäre auch klar geworden. Weil es war die einzige Stelle, wo man gerade ausfahren könnte. Und man hätte jetzt ja versuchen können, den Wagen irgendwie zu lenken. Mhm. Dann wärst du voll auf die Straße, hättest da 5-6 Autos mitgenommen, da wären vielleicht noch mehr Autos durch diese Kurve da reingefahren. Oder man wäre rechts in die Dings reingerauscht, aber dann mit der Kraft ohne das Abbremsen. Und das geradeausfahren war ja einigermaßen okay dann so, von daher. Ich glaube auch, dass es ganz gut war. Ich glaube, ich hätte einfach panisch gelenkt und hätte... Ich auch. Alles zerstört. Und aber auf der anderen Seite von der Straße war ja noch dieser Fluss. Da hätte man ja auch reinrutschen können, wenn man... Ja, das wäre nicht so geil geworden, glaube ich. Das wäre schlimm gewesen, ja. Fakt aber ist, dass wir, glaube ich, beide einfach keine Autofahrer sind und noch nie Auto gefahren sind, so richtig im Straßenverkehr. Richtig. Und deswegen sind wir es vielleicht einfach, können uns da nicht so reindenken. Auf jeden Fall haben wir danach einen Tag Pause gemacht. Ja, und genau. Und haben wir ein bisschen gechillt, bei denen so war alles entspannt. Es hat ziemlich viel geschneit an dem Tag und es war halt übel kalt. Ja. Vielleicht könnt ihr... Ja, doch, genau. Ja. Also. Ja, ich wollte gerade einen Vorschlag machen, der aber dumm ist, deswegen halt ihr vor. Und wir gehen weiter. Temperatur an dem Ort gucken, in dem wir waren, ja, das ist sehr dumm gewesen. und dann waren wir an diesem, quasi dann am dritten Tag, nachdem wir eine Pause gemacht hatten, waren wir dann nochmal fahren. Haben dann nochmal dieses Kurvenfahren-Ding nochmal geübt und haben es dann auch geschafft, die große Piste zu fahren. Es war ja auch echt gut, dass wir dann direkt nach dem Kurs auf die Idee gekommen sind, das auszuprobieren. Weil es gab ja ein paar Experten, die da keine Lust drauf hatten, ne? Die große Piste? Ja. Weil natürlich, wir haben uns am Tag davor voll auf die Fresse gelegt. Ich habe gesagt, dass und ich mir nicht sicher bin, ob wir uns das zutrauen sollten. Ja, wir haben uns dann auch wieder auf die Fresse gelegt. Aber es hat trotzdem viel mehr Spaß gemacht, als die kleine Piste zu fahren. Das stimmt. Und ich hätte aber ehrlich gesagt, dass wir uns einfach mehr wehtun auf der großen Piste. Ja. Aber war gar nicht so schlimm. Ja, vor allem, weil wir dann diesen anderen Weg gefahren sind, der da eigentlich besser geeignet für war. Der war echt entspannter. Weil so im Nachhinein ist es ja eigentlich, So Snowboarder brauchen eigentlich gar nicht viel Gefälle, weil du absolut rutschst ja ziemlich gut und du willst ja nicht dieses so schnell wie möglich fahren, sondern es geht ja eigentlich darum, so cool geile Kurven fahren, und ja. Dann kennst du noch Carven und so ein Kram Gedöns, von dem ich keine Ahnung habe, was die im Advanced-Kurs oben auf dem Berg erzählt haben. ja, aber es hat schon Spaß gemacht. Dein guter alter Advanced-Kurs. Ja, da kommt der Gamer durch. Advanced-Kurs. Wie war das? Jetzt habe ich den Otto-Joke hier verpeilt. Wie war denn das? English for Runaways oder so. Englisch für Fortgeschrittene. Oh, wow. Ja, habe ich mir... The Way Gerunter? So. Keine ja, Ahnung. So auf jeden Fall. War das, glaube ich, eine ziemlich... Also ich fand, das war ein super geiles Erlebnis. Hat echt Spaß gemacht. Würde ich auch nochmal machen. Snowboarden. Ich bin aber der sichere Meinung, dass, falls wir es irgendwann nochmal machen sollten, wir uns wieder am Anfang auf die Small legen würden. Ja, eben immer, ne? Weil man halt einfach kein Training hat zwischendurch. Ja, aber ich habe tatsächlich nie geschafft, die ganze Piste runterzufallen ohne einen Fehler. Ich auch was nicht. Auch daran lag, dass die Piste war quasi ein oberer Teil und dann musste man auf den unteren Teil fahren, den wir in der Übung immer gefahren sind. Ich habe den in der Übung nie komplett geschafft und auch nachdem ich oben den gefahren bin, nie. Ich habe oben den ohne Fehler, aber dann in diesem Anfänger-Ding ohne Steigung, aber halt übel fahr ist, weil da ständig Leute drauf fahren, habe ich mich jedes Mal noch zweimal hingelegt oder so. Ich hatte auch ein großes Problem damit, es war eine ziemlich entspannte Piste, selbst die ganz große war sehr entspannt. Also für Skifahrer kein Ding, so da sind die kleinen Kinder runtergebrettert. Ja, das ist noch das Schlimmere beim Snowboardfahren, dass die kleinen Kinder da fahren und du legst mit dem Snowboard auf die Fresse. Und vor allem das Ding ist auch, du bist ja als schon etwas älterer dann so weit gepolt, dass du auch nicht in so ein Kind einfach reinfährst, was vielleicht ein kleines Kind noch machen würde, einfach weil sie nicht drüber nachdenkt. Und dann legt man sich halt schon öfter mal aufs Maul, auch wenn man gar nichts falsch gemacht hat. War ein bisschen ärgerlich, aber mein Gott, das passiert ja, halt. Ja, das Problem ist, die Skifahrer sind halt schneller und überholen einen dann und dann sieht man die nicht, wenn die von hinten kommen und sieht die ganz kurz und erste Reaktion auf die Fresse legen, um nicht in Leute reinzufahren und dann Stress zu haben. Ich meine, ist ja auch sinnvoll, klar, aber... Einmal habe ich jemanden gecheckt und der hat mich auch direkt angemacht, unten war das. Ja, gut. Der kleine Rabocken, der kleine Schlinger. Ja. Der war gut drauf, egal. Aber das hat echt Spaß gemacht, Das war echt cool, ja. Auf meiner Liste, aber das ist chronologisch bestimmt falsch, ist das nächste, dass Finn bei CSGO einfach Silber 2 ist mittlerweile und ich immer noch Silber 4 bin. Warum auch immer. Also es liegt nicht an der Anzahl der gewonnenen Matches oder so. Ist aber im Januar passiert. An den MVPs liegen, genau. Aber es liegt vor allem, dass ich jetzt nochmal downgerankt wurde, liegt daran, dass mein PC kaputt war und ich der Meinung war, dass er wieder mal funktioniert, weil wir vorher 2 Stunden was anderes gespielt haben und dann in den Spielen abgekackt ist und ich die nicht abgeschlossen habe und die sind dann als Niederlage gewertet und du hast die 16-0 gewonnen oder so. Obwohl, stimmt, ne? Ich habe 2 Spiele 16-0 gewonnen, ja. Rausgegangen, reicht. Das auch bitte. Kann dann natürlich sein und das ist natürlich bitter, aber ne? Ich muss passiert. PC irgendwie du arbeitest richtig wieder hoch im Stream. Nee, das ist das Problem, das funktioniert bei CS nicht. Das ist irgendwie, das fuckt mich so ab, dass du da keine Bewegung hast. Ich meine, vielleicht sind wir auch nur übel schlecht, aber... Wir sind übel schlecht. Das vielleicht kannst du streichen. Was auch immer... Das war auch nur so eine Randbemerkung, die ich aus Fun dahin geschrieben habe. Ja, echt. Das heißt vielleicht das XD-Land, aber... Das sind zwei Sachen, die ich rüberschmeiße, die... Marc Terenzin ist Dschungelkönig geworden. Mega Fun. Ich bin als Star wirklich heraus. Hashtag Albers. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß weder, wer das ist, und hab noch irgendwas davon gesehen. Ich habe nicht mal einen Werbespot dafür gesehen. Doch, habe ich gesehen. Ein Werbespot, aber ich schaue so Assi-Sendungen selten bis nie, eigentlich nie, weil wir haben aktuell gar keinen Fernseher tatsächlich. Was ist erübrigt, einfach mal Internet. So ohne Grund vorm Fernseher zu sitzen und irgendwas zu schauen. Deswegen, das mache ich. Aber du bist auch einer, der sich darüber das dann gucken würde, einfach nur um sich über Leute lustig zu machen. Auch um mich selber abzufeiern, dass ich nicht so bin. Auch wenn ich weiß, dass die geistig behindert sind, finde ich cool. Ja, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wann ich einsteigen muss, aber... Hau einfach mal raus. Was noch auf jeden Fall im Januar war der Beschluss der FIFA, dass die WM auf 48 Teilnehmer aufgestockt wurde. Ich habe das mitgekriegt am Rand. Ich habe das eigentlich sogar ziemlich gut mitgekriegt, aber ich fand, also ich habe das Problem noch nicht gesehen. Das würde ja einfach nur bedeuten, mehr Spiele, oder nicht? Nicht mal unbedingt, je nachdem, wie man den Modus macht. Also wenn man dann kleinere Gruppen macht, dann hat man nicht das Problem. Da hat man nur viel mehr Gruppen. Aber der Punkt ist, dass man... Das bedeutet mehr Gruppen, nicht mehr Finals. Insgesamt auf jeden Fall mehr Spiele gibt, aber das Problem, was die meisten dabei haben, ist einfach, dass Deutschland dann tatsächlich nicht nur, also gut, wie bei der EM wahrscheinlich auch, aber so gegen Länder wie Nordirland oder irgendwie so weiterspielt. Und du willst ja auch in den Gruppenspielen nicht, dass es da ist, du hast in jeder Gruppe einen guten, du hast eine Gruppe von Spanien, du hast eine von, weißt du, und so weiter. Du willst auch die spannenden Duelle schon in der Gruppenphase haben, klar. Und wenn du dann immer da einen drin hast, der da in der Top 5, Top 10, was auch immer drin ist von der Welt, der sich dann gegen alle durchsetzen muss, ist es ja eigentlich so genau wie die Quali. Nur nochmal eine internationale Quali und keine europäische, südamerikanische. Ich fände es auch schade, wenn das so passieren würde. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die den Modus letztendlich anpassen. Weil, ganz hörst ehrlich... Hast du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Mein Bildschirm ist gerade einfach ausgegangen. fuck. Aber da ist es auch noch so eine, also auch so eine Sache, weil es gibt ja natürlich dann auch über so Überraschungen. Wenn ich bei der WM als Deutschland gegen welches Land fahren das? Algerien. Nein, ich ging. Ja, das war natürlich auch knapp, aber das war auch eine Überraschung, klar. Nee, in der Gruppenphase gegen United Ghana, States. Oder? 2-2, Ghana? Ja. Ja. Das ist natürlich, das kann natürlich passieren, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hätte eh nicht damit gerechnet, dass Deutschland irgendwann mal verliert. Haben sie auch nicht. Naja, gut, gegen Brasilien habe ich das 2 Sekunden gedacht. Ja, wow. Ne? Und gegen Argentinien war es ja echt nochmal spannend am Ende, aber das ich ist so eine ja, Sache. Da darf halt auch echt nicht. Ich habe zwischendurch aus Spaß, weil ich gesagt habe, boah, mein Puls geht voll ab. Und mein Dad hat halt so ein Zeug im Haus. Und ich hatte in der Verlängerung tatsächlich einen 180er Puls. Einfach nur vom da sitzen und Fußball gucken, das fand ich sehr creepy. Ich sehe mein Handy vibriert. Es könnte sein, dass Fußballspiele zu Ende sind, aber ja, dein Ergebnis hat sich aber nichts geändert. Na gut. Champions League Spiele. Die müssen jetzt auch eigentlich gar nicht Barcelona raushauen. 4-0, weil ja, die genau. Sind ja Barcelona nicht 4-0, eben PSG 4-0, aber egal. Ja, meine ich ja, gegen Barcelona. Aber das ist eigentlich echt unnötig. Die wollen da wieder nur mehr Geld mitmachen. Für die kleinen Nationen ist es toll, dass sie auch mal dabei sein können, aber letztendlich. Kann es halt dabei auch dazu kommen, dass es quasi ein Qualifikationsspiel vor der Gruppenphase noch gibt. Das heißt, da reisen 48 Mannschaften an, die spielen alle ein Spiel und am Ende bleiben von den 48 24 übrig und die spielen dann in der Gruppenphase und 24 können direkt wieder abreisen oder so. Und es ist ja noch blöder, wenn du da dir eine Location suchst und da nur ein Spiel da bist. Von daher. Das sind Achtelfinals, ne? Also wenn Dortmund jetzt zu Hause nicht mindestens 2-0 gewinnt, dann ist Ende. Ja, richtig. Aber ich dachte, du wolltest das raushalten. Und Lol, wollte ich echt. Das tut mir furchtbar leid. Du warst gerade voll geflasht. Hast du schon 18. Ja, und Cavani hat noch einen gemacht an seinem Geburtstag. Der hat nämlich am 14. Februar Geburtstag, an dem wir es heute aufnehmen. Überhaupt ja, nicht so spät. Nee, ist geworden, ja. So, jetzt Ruhe. Richtig. aber so. Das zur Aufdeckung der WM, es ist halt einfach nur so eine Geldsache. Aber ja, letztendlich wird es vielleicht auch zu mehr Spielen kommen, aber dann würde ich sagen, dass die Spiele auch einfach näher aneinander kommen sollen. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn du als Fußballfan alles verfolgen kannst, alle Spiele. Das aber würde letztendlich, mich auch ärgern, ehrlich gesagt, wenn das so wäre, wie du gerade gesagt hast. Also ich ja, möchte aber, schon das meiste verfolgen. Ich ja, kriege eh nie alles mit. Nee, aber was ich gerade so ist, auch wenn es dazu kommt, dass die ein oder zwei Spiele mehr machen müssen, dass sie das nicht noch dann noch ein oder zwei Wochen noch länger zieht, weil das ja noch Gruppenspiele sind und dann so viele gleichzeitig sind, sondern dass man die Pause zwischen den Spielen einfach verkleinert. Weil bei Handball zum Beispiel, dann spielen die beim Handball tatsächlich, also kann es sein, dass die am einen Tag ein Spiel haben und am nächsten direkt wieder. Mhm. Ich meine, das fände ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ein Tag Pause muss doch reichen. Dann muss tatsächlich mal die B-Mannschaft spielen. Aber dann ist es ja auch nochmal taktischer. Dann brauchst du auch einen tiefen Kader und nicht nur eine gute Startelf. Vielleicht aber ehrlich gesagt, das ist auch so eine Qualität von Deutschland, die ich sehe. Wir haben einen sehr tiefen Kader. Also auch Spanien und England sind natürlich gut mit dabei. Vor allem Spanien. Ja, es gibt halt ultra viele Spieler. Mit einem relativ tiefen Kader. Italien zum Beispiel steht da schon deutlich schlechter da aktuell. Ja, oder Brasilien, weiß ich auch gar nicht so. Ja, stimmt, genau. Brasilien hat eine gute Startelf. Auch noch so 3 Leute, 4 Leute, die du einwechseln kannst. Ich meine, dann könnte man auch den Kader noch um, keine Ahnung, 4 Leute vergrößern oder so machen wie beim Handball, dass wenn ein Spieler sich verletzt hat, einfach eine neue anreisen kann und einfach mitspielen kann. Ja, weil warum nicht? Macht Sinn. Ja, stimmt, macht Sinn. Aber ganz ehrlich, wie viel würdest du ihn spielen lassen, wenn jetzt jemand während dem Wettbewerb reinkommt, nicht mittrainiert hat am Anfang, kein Spiel bisher gemacht hat? Naja, also das ist ja bei Fußball noch was anderes, weil die Mannschaften sehr eingespielt sind. Aber gerade den Punkt, das liegt auch beim Handball dadurch, dass die halt schnell durchwechseln, weißt du? Mhm. Die können ja so oft wechseln, wie sie wollen, wechseln halt den mal rein und wenn es nicht läuft, wechseln die den wieder raus und gut ist. Das, ja. Das wäre beim Fußball auch mal interessant, aber ich glaube, das wird sich auf lange Zeit nicht durchsetzen. Weil es da dann um diese 90 Minuten Ausdauer geht, weißt du? Aber es wäre halt auch einfach mal interessant, wie es dann ist, weil dann müsstest du nicht unbedingt drei Torhüter mitnehmen, würde einer oder sogar, also würde zwei oder sogar vielleicht einer reichen, du könntest dann einen einfach danach nominieren. Dann sind da nicht so viele, die nicht spielen, weißt du? Mhm. Weil es ist immer so, es spielen nie drei Torhüter bei der WM. Wenn es hochkommt, zwei. Stimmt. Ich meine, bei der WM 2010 war es was Besonderes, dass sie es geschafft haben, dass in Deutschland alle bis auf den dritten Torwart gespielt haben. Kanntest du das Meme, wo stand, es gibt halt Leute, die haben es gerafft, so, und da gibt es Bernd Leno, der sich als dritter Torwart vor jedem Spiel warm macht. Das finde ich geil. Ja, es ist halt nun mal irgendwie so, bei drei Torhütern ist so die Sache. Ja, und als ob einer bedroht vom Platz fliegt und sich dann noch einer verletzt. Ich meine, es ist gut, dass die im Stadion sind, natürlich, aber es ist so, wenn das passiert, dass sich zwei Torhüter rausfliegen, dann hat die Mannschaft auch was falsch gemacht. Weil, ganz ehrlich, zwei verletzen sich nicht. Mhm. Da muss einer eine rote Karte vollbekommen, meiner Meinung nach. Naja, stimmt. Und dann sitzt sie ja selber schuld. Wobei, quasi. Also, jetzt bei Leipzig, da hat er den Stürmer eingewechselt, hat sich Paulsen verletzt, hat sich Selke verletzt und Werner hat auch eine Zerrung. Also, da war schon. Ja, aber in den Torwart, man setzt sich den Torwart. Das Torwart ist ein anderes Ding, okay. Ja. Der springt ja nicht gegen Pfosten, weißt du? Die wird ja auch nicht ganz dumm. So. Aber ich weiß nicht, also das kommt ja von den 48 Teilnehmern, ich finde es jetzt nicht so sinnvoll, aber ich meine, die wurde ja auch schon vergrößert und so. Es ist natürlich schön für alle Nationen, aber dann kannst du auch irgendwann sagen, man wählt einfach die Spieler, die Mannschaften in der FIFA-Weltrangliste, die top aus, macht sich da kein Nationenproblem, wählt einfach dann, weiß ich dann, wenn es schon 48 sind, wählt man halt die Top 64 einfach aus, mhm, und macht dann so, wie es ganz am Anfang bei der WM war, dass du zwei Gruppen miteinander hast. Dass du ein Gruppensystem hast, da kommt jemand weiter, dann machst du neue Gruppen, machst dann nochmal weiter und schiebst die Spieler zusammen, dann dauert das vielleicht 3 Monate oder was, aber es ist vielleicht dann nochmal ein anderes Ding. Weil so dieses, man macht eine Qualifikation, aber letztendlich qualifizieren dich dann doch 3 von 4 aus einer Gruppe, ist ja in Europa auch nicht ganz sinnvoll, ne? Weil, ja, klar. Ja, also das könnte man sich natürlich auch überlegen, aber es ist so, wenn es tatsächlich nur darum geht, einen Weltmeister auszuspielen und man vorher schon eine Qualifikation macht, warum nicht alle Mannschaften, die nur für wenig Spiele anreisen würden, direkt in der Qualifikation spielen lassen, dann haben sie ein Heimspiel, können sich da feiern und haben ein Auswärtsspiel, wo sie vielleicht nicht direkt hinkommen, aber es ist halt doch trotzdem besser, als in ein anderes Land zu reisen für ein Spiel. Und das ist dann das Entscheidende. Ja, sehe ich auch so. Bin ich mal echt, also bin ich insgesamt gespannt, wie das dann letztendlich laufen wird. Die ist ja in Russland, ist leider viel zu weit weg, um da hinzufahren. Also das ist jetzt so in Frankreich oder so gewesen wäre. Hätte man da vielleicht mal zum Spiel hinfahren können. Weißt du, wann waren das? Weiß ich, zu 10? Alter. Ja, ich glaube zu 10 war so, ja gut, 2018 wäre ja schon mal so ein Ziel, zu der WM zu gehen, aber. Ja, echt so. Ganz ehrlich, allein schon wegen Russland, ich tut mir leid. Ich bin demnächst in Russland für 3 Wochen. Für einen Schüleraustausch. Ja, aber bei einer WM in Russland, das und ist da doch bin ich jetzt ein Massenevent, das macht man. Also, habe ich auch ein bisschen Sorge. Frankreich wäre jetzt auch schwierig, aber... Wenn ich jetzt da bin, wird da nicht viel passieren, aber... Das ist halt... Ja... Klar. Also Russland scheint ein sehr gefährliches Pflaster zu sein. Obwohl letztendlich, wenn man... kann, auf jeden Fall, ja. Wenn man nach... Also man müsste auch nach Russland fahren, wenn man auch in die USA fährt. In die USA würde ich fahren, das ist halt... Ja, stimmt. Das ist vielleicht das, was die Lügenpresse uns mitteilt. Nee, Spaß, aber... Die Lügenpresse. In die Richtung geht es ja tatsächlich. Krise. Dass du immer... Ich meine, in Amerika ist es ja noch viel schlimmer, dass die Russen die immer die Bösen sind. Ja, stimmt. So wie Deutschland früher war, die Franzosen sind die Bösen. Das und kann ich aber auch ehrlich gesagt ziemlich nachvollziehen, dass die Franzosen die Bösen waren. Ja, richtig. Und jetzt redet man einmal ein, die Franzosen und die Deutschen, die sind so gut befreundet. Ich hasse Franzosen. Ich habe noch nicht mit einem Franzosen mich unterhalten, aber ich hasse Franzosen. Also ich möchte nicht sagen, dass ich die wegen ihrer Nationalität, also dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass, weil die Ausländer sind doch oder so, einfach diese Mentalität kotzt mich an. Nee, die Mentalität stimmt nicht. Aber die sind auch Deutschen gegenüber ziemlich seltsam drauf so. Ja, also wenn du mal in Frankreich warst, ja, es gibt einfach, wenn du in einem Museum bist oder so, Japanisch, Koreanisch, was du willst. Alle Prospekte, alle Führer, alles, aber nicht auf Deutsch. Nie. Ja, und das ist aber ganz ehrlich. Vorbelastung durch die Geschichte. Und es ist einfach so, dass die Franzosen mit Deutschen und so, das ist alles nicht also, so easy. Also mich also mit den Russen sind so die abpacken, besser. Wenn es jetzt keine Deutsch, wenn es jetzt dann nichts Deutsches oder sowas gibt, wäre mir total egal. Ich meine, es war einfach nur so ein Zeichen, so ein Indiz, wo man einfach merkt, wie die eingestellt sind gegenüber den Deutschen und ihrer. Ja, cool. Das stimmt ja jetzt auch nicht so. Das können wir jetzt hier so. Das pauschalisiere ich jetzt einfach. Alle Chinesen können gut Karten machst du gerne. Nee, aber das ist schon irgendwie gegen Frankreich, ich weiß nicht. Also, bin durch Frankreich nur durchgefahren und war halt auf Korsika. Mhm. Schwul. Ja, ich weiß nicht. Ich war da auch nicht sonderlich alt, so. Keine Ahnung. War jetzt nicht so, dass ich da sagte, ich muss mit Leuten versuchen, Englisch zu sprechen. Das ist halt das Problem. Nee, aber das geht auch nicht. Also das, Frankreich, Englisch sprechen, das sagt man auch immer schwierig. So. Das ist aber nicht nur ein Klischee, das stimmt. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich schwierig. Ja, aber es liegt, glaube ich, tatsächlich nicht unbedingt daran, dass sie es gar nicht können, sondern also es liegt da auch daran, dass sie es nicht können, aber nicht, weil sie sagen, wir wollen es nicht lernen, sondern aus dem Grund, dass sie sich schlecht fühlen, dass sie das nicht können. Abgesehen davon sind alle Franzosen schlecht im Computerspielen. Die Russen hacken alle, ja. Auch ein großes Minus. Ja, aber das ist wiederum Plus, wenn du die im Team hast. Wenn du die gegen dich hast, dann hacken die Russen. Ja, gut. Na gut. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Piotr Zilla gewinnt die 65. Vierschanzentournee. Juckt mich überhaupt nicht, Wintersport. Wollte ich einfach nur festhalten. Ich habe die letzten Jahre immer mal geguckt. Das ist ja gar nicht. Aber nicht, weil ich nicht dazu gekommen bin. Weil das Coole, was daran ist, du hast tatsächlich komprimiert auf 2 Monate. Langweiligen alle großen Sport. Wettbewerbe. Richtig. Geil. Skispringen. Nee, ist so mit der langweiligste Sport, den es gibt, oder? Golfen ist oft öder. Also bei mir geht es meistens um das Prinzip des Wettbewerbs. Nicht, dass ich den Sport sonderlich interessant finde. Ja, aber damit ein Wettbewerb aber es ist auch interessant wird, muss einfach bei Fußball der Sport nicht, geil sein. Ich finde, ein Sport ist das Einzige, was da interessant ist, sodass ich ihn spielen würde. Und da ich jetzt keinen Sport irgendwo aktiv spiele, ist es halt eher so, dass es dieser Wettbewerbsgedanke ist, wo ich das auch mal ein Spiel durchziehen würde und wo ich es mir auch mal angucke. So. Und das weißt du, das wäre ja wie wenn du jetzt, stell dir vor, du hättest an einem Tag ein Fußballspiel, ein Handballspiel und noch ein Basketballspiel auf Weltklasse, den kannst du dir nacheinander am Stück angucken. Voll geil. Wäre voll geil, ja, und so ist es halt ja auch ungefähr. Du hast halt viele Wettbewerbe, es ist wie Olympia. Da guckst du auch Sportarten, wo du denkst, die sind voll langweilig, sowas wie Schießen, und merkst dann aber trotzdem, wenn du dir den Finale anguckst, dass da eine Spannung ist und freust dich trotzdem, wenn ein Deutscher gewinnt. Ah, ist klar, okay, sicher an. Du hast gerade Handball erwähnt, das, ne? Das ist so spannend, du kannst über Handball reden, ich habe das tatsächlich gar nicht so richtig mitbekommen. 20. Handball-EM der Männer. Ja, die Deutschen haben es verkackt. Ich habe das bisschen geschaut. Gegen Katar, dann war ja sehr umstritten, die Mannschaft. Ja, die sind alle zusammengekauft, Mutti und so. Ja, warte, aber ganz ehrlich, mal, die Deutschen waren nicht schon, war es nicht so, dass die... Nee, warte. War nicht... Irgendein Turnier war auf jeden Fall schon mal in Katar. Ich überlege gerade, das müsste doch dann die EM gewesen sein, aber das macht ja noch weniger Sinn. Die EM in Katar, ja. Ja, genau, naja, das. Gut, das kann passieren. Beim Eurovision Song Contest ist auch Australien dabei, aber... Die EM in Katar... Ja. Also wenn das passiert, dann verliere ich den Glauben an Fußball. An Fußball, es ging doch jetzt um Handball, oder nicht? Ja, aber Handball-WM, das kann natürlich sein. EM, das meine ich. Aber die Handball, die Fußball-WM ist ja da auch bald. Ja, WM, aber nicht EM. Da liegt ja wohl ein gravierender Unterschied vor. Was auch immer, auf jeden Fall haben die Deutschen verkackt. Die haben aber auch nicht sonderlich gut gespielt, ehrlich gesagt. Ich habe das ja, aber in der Gruppenphase waren die ja nicht so schlecht. Ach ja, also die haben, also die EM, nee, WM, was haben sie geholt? WM haben sie geholt, oder? Letztes Jahr, wo wir angefangen haben, so intensiv. Ich glaube, es war die EM. Auch eine EM? 2 EMs, so nah hintereinander geht das, oder was? Oder ist das eine andere? Ach, keine Ahnung. Die 24. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde am 15. bis 1. Februar in Katar, 2015 in Katar ausgetragen. Das nur ja, dann war das wahrscheinlich das. Was wir gesehen haben. Nee, das... Es war in Tschechien, oder? Nee, das war... was wir gesehen haben, war das Turnier danach. Och, ich raff's nicht. Scheiß drauf. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben die schon mal stärker auch gegen Katar gespielt oder allgemein stärker gespielt. War okay. ne? Ja. War jetzt nicht so das Highlight des Januars. Ja, ich sag mal so, das ist jetzt ja, die spielen zwar oben mit, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt. Man hätte jetzt gedacht, vielleicht kommen sie noch ein bisschen, weißt du, weiter so, aber ist jetzt nicht so, dass die Nummer 1 Mannschaft sind, weil die haben ja auch die Olympischen Spiele direkt nach der WM haben die ja sich ja auch nur in Anführungszeichen Dritter geworden. Ja. Aber ich habe tatsächlich nicht verfolgt. Ich habe also im Radio gehört, wann die spielen. Wo wir gerade bei Sport sind. Fußball. Willst du jetzt Fußball machen? Die Bayern ja nicht so souverän in die Rückrunde gestartet. Ja, das ist immer halt so knapp gewonnen mit einem Torunterschied, mit maximal 2 Torunterschied. Oder man unentschieden war. Oder man unentschieden gegen Schalke. Oder man eine 2-0 in der Nachspielzeit. Kann man ja auch mal machen, ne? Genau. Und beide Tore in der Nachspielzeit vor allem. Ja, das meinte ich ja. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja. Allerdings der HSV leider auch nicht so souverän, wie ich mir das gerne gewünscht hätte und wie ich das eigentlich erwartet hatte vor der Winterpause, weil wir da doch so einen kleinen Auftrieb hatten. Erstes Spiel verloren gegen Wolfsburg, das zweite Spiel, da war ich im Stadion in Ingolstadt. Mein Herz hat einfach geblutet wie so ein Schwein, das gerade geschächtet wird. Das war echt hart, vor allem, weil das halt echt läppisch war. Also 3 Sonntagsschüsse irgendwie, 2 Sonntagsschüsse und ein Elfmeter. Wobei das 1 von den 3-1 ja auch ein ziemlicher Sonntagsschuss war, auch wenn es ziemlich geil aussah. Auf jeden Fall kann ich schon mal so ein bisschen anteasen, wir haben uns wieder gefangen. Ja. Innerhalb einer Woche. Kannst du anteasen. Wenn man den Podcast hören kann, ist das auch jedem anderen klar. Ja, stimmt. Ist ja nicht so, dass wir jetzt das aufnehmen und quasi im Nachhinein veröffentlichen, sodass es schon vorher veröffentlicht wurde. Dass man das schon anhören könnte. Ach, tun wir das nicht 2018 veröffentlichen im Januar. Das wäre auch witzig. Das habe ich falsch verstanden. Das tut mir leid. Hätten wir zumindest genug Vorlauf gehabt, ey. Ja, dann wären wir auch pünktlich, wa? Ja, also mit den Spielen gegen Leverkusen, was ein einziger Willenssieg war, dann dem Pokalspiel zu Hause gegen Köln, was wir spielerisch in meinen Augen auch sehr toll gestalten konnten. Mit ein bisschen Glück, gebe ich gerne zu, aber das hat ja jede Mannschaft mal. Und mit dem ganz starken Auswärtssieg gegen Leipzig 3-0, was natürlich auch ziemlich optimal gelaufen ist mit den 2 Ecken. Aber das ist ja alles Februar. Aber das war Februar, genau, deswegen wollte ich das so ganz kurz anschneiden. Eine Frage Leute noch, eh schon wissen. War der DFB-Pokal auch im Februar noch? Nein. Und was ist da großartig passiert? Ja, das ist ja auch eine andere Sache. Ja, das war ja jetzt letzte Woche erst. Ja, weil du das in deinen Notizen stehen hast. Und ich, aber es war ja das ist ein Fragezeichen dahinter, nicht recht, ohne Grund. Ja. Weil ich nicht gerafft habe, wann er war. Ja. So. Ja. Frankreich hat die Handball-EM geholt im eigenen Land. Ja, genau, da waren wir ja eben schon. Genau, die kannst du jetzt noch deinen nächsten Punkt nochmal erzählen? Und bevor wir zur Politik kommen, habe ich dann auch nochmal einen Punkt. Stimmt, in meiner geliebten Heimatstadt Hamburg, beziehungsweise in Hamburg-Waltershof, hat der Zoll einen LKW gestoppt mit fucking 717 Kilogramm Koks innen drin. Ja, das fand ich ganz schön witzig. Das war einfach nur so ein Funfact, den ich einfach mal so raushauen wollte. Das ist fast eine Tonne, wa? Das ist fast eine Tonne. Also es fehlt 300 Kilo zu der Tonne, aber trotzdem, das ist halt schon echt viel. So, da brauchst du viele Politiker, die das wegschnupfen können. Ja, kannst du auch. Überleitung. Nein, aber ich sagte, nach vorne Politik habe ich noch einen Punkt. Ach so, ach scheiße. Das wundert mich, dass du das nicht aufgeschrieben hast. Die Elbphilharmonie hat es tatsächlich geschafft, fertiggestellt zu werden. Habe ich das nicht aufgeschrieben? Du hast es nicht aufgeschrieben. Also ich kann es dir fast nicht erkennen. Aber tatsächlich haben sie das seit Jahren mal geschafft. Und willst du dazu noch was sagen? Ja, ich habe sie schon gesehen. Ja, also ich war nicht ganz drinne, aber ich war schon so an dem Gebäude quasi drauf, an diesem Außending. Und die ist echt, echt hübsch geworden. Also ich feiere das Gebäude, es ist halt arschteuer gewesen und komplette Geldverschwendung. Und hat zu lange aber Hamburg hat ein Wahrzeichen. So, ja. Was mir echt gut gefällt. Ja. Und das Hafen wird auch so ein bisschen abrundet. So gleichzeitig, so ich glaube, so fast so im selben Bereich, was jetzt die Wochen da im Januar angeht. Und wir waren schneller als der Flughafen. Ist richtig. Aber zu dem Flughafen ist auch direkt Anfang Januar bekannt geworden, dass er nicht mehr 2017 fertig wird. Oh Mensch, Weil der war bis Ende 2017 geplant. Dann haben sie gemerkt, dass an Weihnachten und Silvester doch nicht alle Bauarbeiter da gearbeitet haben. Dass da statt die 200 geplanten Arbeiter eher so, sagen wir, irgendwas unter 50 Arbeiter da war. Und man den Fortschritt nicht halten könnte, den man geplant hat. So, also okay. 2018, Ende 2018 gehe ich von aus, könnten sie es tatsächlich mal schaffen. Dumme Frage, haben wir nicht mit der Elbphilharmonie nach dem Flughafen angefangen? Ja, bestimmt. Das ist hamburgerische Effizienz, sag ich. Ja, effizient war das ja auch nicht. Also die Pläne funktionieren ja alle nicht. Aber das Problem ist ja, beim BER hat ja dieses Problem, dass der so falsch, wie nennt man das, falsch geplant wurde. Dass da meine Frage ist doch, kriegen die überhaupt ihr Geld, die Architekten, wenn die so eine Scheiße zusammen planen? Ich meine, die haben ja mit ihren Kalkulationen nicht mal eben so ein paar Meter daneben gelegen, sondern so Jahre, Millionen. Ja, aber das ist nicht mehr der Punkt, weil es hängt auch sehr viel mit der Politik zusammen und wer die bezahlt, ist die Politik. Die Politik hat aber mindestens genauso viele Fehler gemacht und von daher... Von daher stand Politik am Arsch. Von daher kriegen die wahrscheinlich schon ihr Geld. Aber es ist ein hoher Politikerverschleiß. Der Wobereit hat da mal was gemacht, dann der Typ, der, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der war auch zweimal da. War Wobereit jetzt der schwul war? Keine Ahnung. Ich blick da echt null durch. Politik juckt mich auch gerade nur so halb. Nee, aber vor allem jucken mich dann so Fakten auch am wenigsten. Stimmt allerdings. Allerdings. Was wollte ich... wie hieß denn ein anderer? War noch so ein anderer Typ, der auch mal... Der zwei oder drei Mal dann wieder dahin gekommen ist, dann wurde er wieder rausgeschmissen, wieder dahin gekommen, weil die keinen gefunden haben. Sag mal dein TS-Aufnahmen-Ding, ne? Sorry, dass ich unterbreche. Ja. Läuft das? Ja. Weil du dann die Aufnahme nicht richtig gemacht hast. Ja, irgendwie sind meine Mikrofone ausgegraut, aber das zeigt schon einen Ausschlag an. Naja, wird schon passen. Achso. Ja, nee, das ist normal, dass du es nicht ändern kannst während der Aufnahme. Ach so. Ich habe schon Sorgen gemacht. Und dann habe ich tatsächlich noch hier so ein paar Politik-Sachen. Wollen wir dann erst Politik oder zum Ende nochmal was anderes machen? Ja, finde ich sympathisch. Weißt du, was heftig ist? Was? Ich habe mir gerade volle Suppe den kleinen Zeh am Küchentisch angeschlagen. Das GG. Ich glaube, ich habe den gebrochen gerade. Ich bin komplett ernst, weil der steht richtig unnatürlich ab und tut arschweh. Ach so, jetzt raff ich deine Notiz erst. Und deswegen hast du es auch zweimal erwähnt mit Handball. Weil du zweimal das aufgeschrieben hast. Einmal, dass Deutschland rausfliegt und einmal, dass Frankreich weil da. Weil das chronologisch halt anders war. Ja. Ich habe das probiert, mit Chronologie zu machen, ja. Ja, ich auch, das, Alter. Aber das hat nicht funktioniert, weil... Ja, bei mir auch nicht. Ich bin, glaube ich, noch am 10. Januar und... doch, du hast die FDW aufgeschrieben. Wo? Über der 25. Handball-EM. Guck! Ich wusste es doch, ich habe das gelesen und auch realisiert so. Und ich war ja sogar drin. Ja, aber ich habe schon bei dem Satz... War die eigentlich erst im Januar fertig? Ja. Hä, wann war ich das letzte Mal in Hamburg? Nee, die war ja schon, also teilweise fertig auf jeden Fall. Ich glaube, war ich das letzte Mal in Hamburg? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß, aber gegen Dortmund. Ich war extra das Wochenende hochgefahren, das war ja nach den Herbstferien. Ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass die ganz fertig machen wollen, damit man irgendwas sehen kann. So. Ne? Voll die Fehlinformation gerade im Podcast gegeben, scheiß drauf. Ja. Ich war der Meinung, ich war auch gar nicht drin, ich war ja nur auf diesem Seitending quasi. Ja, ich war genau. Noch an der frischen Luft. Aber das, was ich gesehen habe, war echt hübsch. Also, kann man machen. Egal, weiter geht's. Eine Frage noch. Wollen wir also Sachen, die Anfang Februar passiert sind, gar nicht erwähnen? Weil ich hatte eigentlich, als ich die Liste gemacht habe, war am... Ach so, gut. Ich habe das in Notiz geschrieben, die ich am 28. November 2016 gestartet habe. Aber... Top-Leistung. Ich wollte gerade gucken, wenn ich es geschrieben habe. Aber es war ja am 1. Nee, ich glaube sogar am 31. Aber da habe ich halt noch aufgeschrieben, auf was ich mich im Februar so freue, so, weißt du, so ein Vorausding. Kriegst du eigentlich FIFA-Packs? Nee, ist jetzt vorbei schon. Sind die alle, oder was? Ist schon alle, ja. Oh Mann, ey. Ich bin doch einmal echt bis 1 Uhr aufgeblieben, weil ich unbedingt aufmachen wollte. Kam ja, keine. Richtig, ich auch. Und das kam den ganzen Tag nicht. Da war ich verwirrt und habe gegoogelt und dann so, ach fuck, ist schon vorbei. Weil letztes Jahr hatte ich ja 40 Packs. Ja, ich auch. Wir hatten diesmal auch 40 Packs, aber halt, ne? Jede Woche 2 Packs. Ah, okay. Sie wollten den Anreiz größer machen, aber ich hätte das, ganz ehrlich, ich hätte auch 10 Euro mehr bezahlt und hätte es durchgezogen, weil es ist von Backs halt immer noch billiger und ich spiele dann jede Woche und es ist irgendwie so ein Nebenbeilaufen. So. Ja, mit Fitness ist es halt eklig, ne? Mit Teamfitness kriege ich halt nicht mehr. So. Ja, vor allem so, weiß ich nicht, jetzt ist die Motivation auch so weg für mich. Ehrlich gesagt habe ich Papadopoulos, IF. Das gibt mir nochmal Motivation und mit dem aber, spielen und das weißt Ende. Du, ich habe jetzt so ein paar Coins, ich könnte nochmal einen Münzboost, aber da brauche ich auch noch wieder 2 oder 3 Level von diesen FIFA-Leveln und die sind ja auch übel krass und weiß ich nicht. Bei mir ist auch gerade ein bisschen, ich habe jetzt Karrieremodus gespielt statt FIFA Ultimate Team ein bisschen. Ja, weil ich das einfach Karriere kann ich mir dann irgendwie nicht geben, keine Ahnung. Ja, Podcast also daneben hören. Ja. Oder was lustig war, ich habe meinem Dad ein Live-Let's Play gemacht aus Versehen. Also wir haben halt so gefacetimed und er meinte so, jetzt hör auf die ganze Zeit rumzuschreien über ein Spiel, zeig mir das lieber. Dann habe ich mein Handy so auf das Mikrofon geklemmt. Hab das so ausgerichtet so ein bisschen, dann hat er geschaut und rumgeschrien, wie bei einem Fußballspiel, halt, wenn er ein Fußballspiel schaut. Ja, gut. War halt echt krass, wir haben, ich glaube, 2 Stunden oder so hier gesessen und er hat statt irgendwas zu leisten bei sich, hat er geguckt. Ja, gut. Ja. Und danach hat er gesagt, jetzt verstehe ich, warum ihr diese Let's Plays schaut. Das war ein wichtiger Punkt in der Situation. Warum du die geschaut hast, war. Naja, viel zu viel. Stimmt, na, ein bisschen schaue ich noch. Also jetzt zum Beispiel, hier, die, das krasseste Format auf YouTube ist aktuell dieses bei Pizmeet. Als gegen eins Ding. Hm. Ich feiere sowas einfach hart. Ich hätte das gern jeden Tag. Was für ein 1 gegen 1 Ding? Ich habe jetzt aber auch so wenig Zeit an. Was denn für ein 1 gegen 1 Ding? Ach, bei Pizmeet, wie heißt denn das? Once to Bitch. Ah, ja, ich weiß, Battle for One. Ja, genau, Battle for One. Ja, Once to Bitch. Ja, der Punkt war, ich dachte gerade als erstes, weil mein Abo-Box heute The Culling war von Dalukart, 1 gegen 1, glaube ich. Nee, das war nicht The Culling. Egal, aber irgendwas mit 1 gegen 1 dachte ich jetzt irgendwie an The Culling, weil Dalu immer The Culling spielt und so. Geil, Alter, ich sehe die Ausschläge, Mann. Und das hatte ich jetzt noch so in Verbindung mit meinem Kopf. Vorteil haben, dass ich auf einer Cajon sitze. Das hast du schon so oft gesagt. Ich habe die aber voll zerstört, da ist ein Riss drin. Und ja, die ist voll. Und dann dachte ich noch an Profi gerade, dachte ich auch noch. Profi mache ich auch sehr gerne. Aber es ist ja nicht 1 gegen 1. Also nicht, also, ne? War nur eine Folge 1 gegen 1. Das Four-Way-Ding fand ich auch sehr geil. Four-Way Letter of the Bang Bang Match. So ungefähr heißt das, ne? Scheiß Wrestling. Ja, aber ich will nochmal WPW haben, Alter. Okay, bist du was? Ja, ich dachte, wir sind schon dabei. Ach, wir sind voll dabei, geil. Ja, ich weiß nicht, weil so über Games reden und so ist ja schon sinnvoll und fast schon dazu. Hammer, geil. Aber ja, ja, das lassen wir alles ungeschnitten so drin natürlich. Ja. Aber du müsst jetzt den Part wieder rausschneiden, oder? Ich bin faul, dann lass ihn einfach drin. Ja, komm schon. Ich weiß jetzt schon, dass ich faul bin. Lass ihn raus. Deswegen machen wir jetzt weiter mit. Ich hab mir jetzt extra was zu trinken geholt, ich hab es schon leer getrunken. Jetzt ist doch scheiße. Ja, okay, das gehört auf jeden Fall schon zum Podcast. Ich hab schon geredet hier. Ne? Aber ja, du hast schon eine wertvolle Stimme verschwendet. Guten Tag. Ich muss mir heute zweimal anhören, dass ich im Stimmbruch bin. Ich hasse Menschen, die sie über mein Alter lustig machen. Weil ich irgendwie nur mit Älteren abhänge, das ist nicht gut. Du bist auch älter, fällt mir gerade auf. Was ist denn hier los, Alter? Was ist hier los? Komm ich nicht klar mit. So ein paar Sachen, die politisch so viel passiert. Ja. Fangen wir mit Deutsch oder mit international an? Ich gehe jetzt meine Liste, die chronologische durch. Ich habe jetzt erstmal. Ja, richtig. Aber ich hoffe, dass du auch dazu was sagst. Ich sag was dazu, ja. Mhm, ja. Oh Gott. Das erste war. Der neue Präsident des Europäischen Parlaments wurde gewählt. Das ist jetzt hier dieser EP-Typ da aus Italien. Warum aus Italien? Egal. Und jetzt sind halt alle drei wichtigen Sachen, der Rat, die Kommission und das Parlament von, wie heißen die Fraktionen? Die CDU-Europa-Fraktion, von denen halt, ne? Dann gab es kurz danach den NPD-Verbotsantrag. Die NPD wurde nicht verboten, aber nicht aus dem Grund, dass sie nicht verfassungsfeindlich ist, weil die haben gesagt, die ist natürlich verfassungsfeindlich, aber die stellt keine Gefahr für die Verfassung dar, weil da nicht so viele Leute drin sind, ne, und die keine Stimmen haben und so. Deswegen lohnt es sich, die zu verbieten, weil die dann eh nur eine neue Partei gründen und so weiter. Und wieder dieser Punkt, dass der Verfassungsschutz da mit denen, ne, ja, das nicht so richtig funktioniert. Es tut mir leid, aber ich habe das, also Politik, wenn ich dafür keine Zeit habe und mir dafür keine Zeit nehme, wie zum Beispiel beim Election Day, wo ich mich halt mal dann ein bisschen intensiver damit befasst habe. Ja, aber dann kriege ich das einfach viel zu wenig mit. Ja, aber du kannst jetzt sagen, dass du die NPD scheiße findest und dass du willst, dass die verboten wird. Dass die Farbe rot wird oder dass die verboten wird? Dass die verboten werden. Ich glaube, die Farbe wird auch einfach rot. Weil wir haben da sogar schon mal drüber geredet, dass es ja eigentlich keinen Sinn macht, Parteien zu verbieten, weil die sich einfach neu gründen. Ja, stimmt. Aber vielleicht ist auch einfach das ist Problem, halt dass sie dass es noch viel zu viele Schlupflöcher in dieser Verfassung gibt, die einfach so sagen, das ist eine Grauzone. Ich glaube, Grauzonen sind sowieso der Tod von jeder Verfassung. Nee, aber das war ja nicht der Punkt, sondern die haben ja gesagt, die sind verfassungsfeindlich, aber warum sollen wir die verbieten? Ich meine, du kannst ja nicht, die kannst denen ja nicht verbieten, eine Partei zu gründen. Die könnten ihre Meinung alle ja geändert haben. Nazi, aus, ja, aus denen du nicht weißt, und dann gibt es eine neue Partei. Ja klar, es ist eine schwierige Situation. Andererseits musst du auch einfach sagen, dass was so extrem und offensichtlich rechts ist, einfach generell verboten werden sollte. Sobald irgendwas propagandamäßig rauskommt, dass die irgendwas in diese Richtung auf ihre Wahlplakate schreiben. Ich meine, du kannst ja keine Partei gründen und wollen, dass die gewählt wird, wenn du gar nicht öffentlich sagst, was die Ziele der Partei sind. Das heißt, man müsste sowas einfach immer direkt tilgen. Das ist wie mit Unkraut, Alter. Wenn du es nicht sofort jätest, ja, dann wächst es und wächst es und wächst es. Und wenn du es dann jätest, da hat er schon wieder genug Samen geworfen, dass es wieder von neu anfängt. Ja, aber es kann auch sein, dass du den Samen verwechselst und dann die geilste Pflanze der Welt kaputt machst. Könnte sein, aber ich glaube nicht, dass die NPD die geilste Pflanze der Welt ist. Oder auch, ja, die NPD, die ist aber auch schon seit Jahren gewachsen. Also, aber halt nicht krass. Wie eine kleine Pflanze. Das ist halt der Punkt. Also, das ist ja das, was sie sagen. Also ganz ehrlich, diese ganze rechte Scheiße, das ist absolut... Das ist schwierig. Aber... Ich hab da. Also ich fände es besser, wenn es eine rechte Partei gibt und die rechte Partei nicht gewählt wird, als wenn es keine rechte Partei gibt. Ja, es wird immer rechte Parteien geben, weil es immer Spastis geben wird. Keine Ahnung, das ist wie. Ja, aber das ist doch das Positive. Dass du merkst, dass das die in Deutschland nicht gewählt werden. Genug Leute. Also wenn die wirklich nicht gewählt werden würden, es gibt ja immer noch genug. Ich meine, dass die AfD jetzt so auf dem Vormarsch ist, das liegt ja zum Großteil auch an der dummen Teil der Bevölkerung, aber es liegt auch einfach daran, dass die Teile in, oder bestimmte Regionen den Leuten ansprechen, so von wegen so, oh, ja, eigentlich ja, hat die Nachbarn wählen von gegenüber die aber nur 90% der Leute wählen die aus Protest oder weil sie sich nicht damit befassen, Alter, und die Parolen von denen einfach leicht zu schreien sind. Das ist der einzige Punkt und die Leute wird es halt ich will Geld. Ja, Lügenpresse. Lügenpresse. Es gibt, glaube ich, fast, also es kann, also das Wort Lügenpresse ist, glaube ich, an keinem vorbeigegangen. Ich glaube, es war aber auch mal Wort des Jahres, war. Was nicht, nee, was, oh, Gutmensch war Unwort des Jahres, ne? Nee, es ist aber auch schon wieder Herr Gutmensch. Aber soll ich was verraten? Sowas, ich weiß nicht, wer das auch immer definiert, aber das ist so ein Bullshit teilweise. Ja, naja, Jugendwort, das finde ich Bullshit, aber die Wörter, die da sind, das sind ja politische Themen, die man da nochmal aufgreift. Das ist eigentlich schon ganz witzig, weil sowas wie Lügenpresse, das ist ein Wort, vor 10 Jahren wüsste da keiner, glaube ich, so richtig, was damit so gemeint ist. Aber das ist so stark geprägt worden dadurch, dass du das immer damit verbindest. Ist schon interessant, so in einem gewissen Rahmen. Finde ich auch. Aber in dem Rahmen, der halt deutsche Sprache interessant ist, wa? Der halt deutsche Sprache interessant ist, von Situation her. Alter, man treibt dann gab es noch weitere Informationen zu Brexit, bla, die wollen aus der EU. Ist jetzt vielleicht nicht die schlauste Entscheidung, meiner Meinung nach, aber sollen sie mal machen. Haben wir das nicht auch breitgetreten schon im Jahresbekast? Ja, was ich aber noch dazu sagen wollte, du hast es breitgetreten und ich habe geschlafen. Ja, ist das, dass so um die 5 Jahre dauert, bis die es geschafft haben, endgültig aus der EU rauszukommen. Wow. Und bis dahin gibt es schon wieder jemanden an der Macht, der das wieder will. Das ist nämlich der Punkt. Deswegen würde ich mich jetzt in Deutschland weniger darüber aufregen, wenn ich jetzt so einen hätte wie Trump, bei dem die Chance besteht, dass er jetzt 4 Jahre da nicht keinen großen Schaden anrichtet, also oder einen geringen Schaden nur anrichtet, muss man mit Trump leider sagen, aber der dann nur einen geringen Schaden anrichtet und dann hast du danach eine andere, wahrscheinlich demokratisch, also die von den anderen halt, eine andere Regierung und dann kannst du viel wieder rückgängig machen. Den Brexit kannst du in 5 Jahren nicht direkt wieder rückgängig machen. Die müssen mindestens 10 Jahre aus der EU draußen bleiben, damit das irgendeinen Sinn ergibt. Mhm. Weil ganz ehrlich, als EU sagst du das ja nicht, ja komm, ihr habt einen Fehler gemacht, aber wir lassen euch jetzt wieder rein. Da habe ich aber mal eine Frage, also geht es noch weiter mit Brexit? Das würde ich jetzt direkt auf Trump springen, weil ich gerade einen Gedanken habe, ich kann mir da aber auch schon den Gedanken. Ich wollte eigentlich nicht so viel dazu sagen. Weil ich gar nicht so viel Informationen zu habe. Trump ist, weil, ein paar unter. Pass mal auf, der Punkt ist nämlich, Trump ist interessant. Es gibt ja viele Leute, die jetzt schon wieder anfangen aufzuschreien, oh, der baut die Mauer. Ich habe mir mal aus einer Diskussion heraus mit einem Kumpel diese Grenze angeschaut. Bei Google Maps kannst du machen, ist gar kein Problem. Und da ist einfach schon ein Riesenzaun. Ja, der du kannst halt nur Mauer nicht, dahin, nicht mehr durchgucken, wenn da eine Mauer ist. Und es ist diese Diskussion ist eigentlich auch, die wird eigentlich schon ad absurdum geführt, weil diese Zäune, die es da hat, die hat es auch überall in Europa. Die hat auch in EU-Ländern überall. Deswegen, also, die Außengrenzen haben. Dieses Ding ist jetzt für mich nicht das Schlimmste, was Trump machen konnte. Absolut nicht. Ja, da gibt's Sachen, die finde ich deutlich schlimmer, die er macht. Ja, natürlich. Aber der Punkt dahinter ist ja nicht, dass er eine Mauer baut und dass man jetzt so ein Riesenproblem hat, dass er eine Mauer baut. Also man hat das einzige Problem, was man damit hat, ist, dass es so viel Geld kostet. Und am Ende die USA und nicht Mexiko. Und dass es so viel Geld kostet und eigentlich nur, das ist nur ein Symbol, dass er sagt, okay, wir müssen jetzt da direkt was gegen machen. Ich fange in meinen ersten 100 Tagen, das ist immer diese 100 Days, in meinen ersten 100 Tagen fange ich an, hier eine Mauer zu bauen, so kann das nicht weitergehen. So. Das ist nur dieses Symbol, was jetzt zeigen soll, was seine Meinung ist, aber letztendlich helfen tut das nicht wirklich was. Mich würde mal interessieren, ob Clinton, das ist jetzt schon wieder, da gibt es den Todesaufschrei, werden jetzt viele sagen, wie kannst du das sagen? Mich würde mal ernsthaft interessieren, ob Clinton wirklich die bessere Wahl gewesen wäre. Also, das hieß nicht umsonst vorher auf Pest und Cholera. Vielleicht hat die nicht das größere Eskalationspotenzial, aber dafür sorgt Trump vorerst zumindest erstmal für einen Ticken weniger Krieg, dadurch, dass er viele Truppen aus den ganzen afrikanischen Ländern zurückzieht. Ja, aber das ist... Und Clinton hätte ordentlich reingebuttert. Das ist nur einfach mal so eine Idee. Glaube ich nicht. Nee, aber also vor allem... das Problem ist, ich kenne mich, was jetzt das angeht, damit nicht so aus. Da haben wir aber zeitlang in Ethik immer wieder drüber gesprochen. Was jetzt viel wichtiger, meiner Meinung nach, ist, wie es den Menschen in den USA geht, und denen geht es nicht besser. Geht es aber auch nicht schlechter, oder? Wenn alles abgeschafft wird, was Krankenversicherung, Sozialsystem und so weiter angeht. Na gut. Deswegen würde ich sagen, es klingt für die Amerikaner besser und für die Europäer ist es auch besser, weil die ja der NATO viel, viel näher steht und auch mehr in der Kooperation und gegen Freihandelsabkommen war es ja auch. Aber das ist ja jetzt auch per se nichts Schlechtes. Also eigentlich ist das auch die allgemeine Meinung, dass man gegen ein Freihandelsabkommen ist. Das Ding, wo ich glaube, dass Trump auf jeden Fall ein Stück weit die gute Wahl gut ist, immer so eine Sache, ne? Aber nicht die allerschlimmste Wahl ist eben, dass er Afrika zumindest einen Teil den Krieg nimmt. Wenn auch aus anderen Beweggründen. Ja. Aber ich bin sehr, ehrlich gesagt, sehr gespannt auf die Jahre. Ich habe mir ehrlich gesagt vorgenommen, in den nächsten Jahren nach Amiland zu fahren. Und weiß nicht, ob ich das jetzt tatsächlich machen werde. Aber es ist ja... Ich weiß auch gar nicht, ob irgendwas schlimmer oder gefährlicher da geworden ist, als es jemals war. Also ich bin aktuell relativ entspannt, weil ich weiß, dass ich es gar ob nicht ändern kann. Ob da jeder eine Waffe jetzt hat oder ob da jeder zwei Waffen hat, ist jetzt auch komplett egal. Warum sollte jetzt jeder zwei Waffen haben? Die Mexikaner sind da ausgesperrt. Ob du jetzt mit der Pistole oder einem Maschinengewehr umgelegt wirst, ist halt dann, glaube ich, auch egal. Ja, echt so. Also... Gerade ist so ein bisschen, mal gucken, was kommt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Aber das Witzige ist ja, dass Trump sich viel mit lächerlichen Sachen aufhält, die... Ist doch gut. aber er ist halt schon dieser... Also man merkt, dass er dieser, wie soll man das sagen, dieser Star in Anführungszeichen ist. Der sich man merkt, dass er einfach nicht gewohnt ist, Politiker zu sein. Er hat einfach nur nicht die Souveränität, die andere haben. Genau, und er twittert selbst. Also... Das finde ich aber arschwitzig, ehrlich gesagt. Ja, natürlich ist das witzig. Und ich habe da ja auch nichts gegen. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn man das macht. Aber also allein die Weise, die er twittert, sollte das lieber lassen und sollte das seiner Agentur überlassen. Aber hat er eine Agentur, meinst du? Naja, es gibt allein schon eine Agentur vom Weißen Haus, also die sich um das kümmert. Über den Webpräsenz. Es gibt ja den POTUS, den President of the United States Account auf Twitter. Der ist ja langweilig. Und den... Real Donald Trump Account. Hat er ja schon gehabt vorher. Ja, genau, richtig. Und da twittert er ja auch seine privaten Sachen, aber die werden meistens retweetet von dann dem anderen Account. Von daher, auch das, was jetzt im Februar zwar war, als er geschrieben hat, dass diese Einkaufskette, die Modelinie von seiner Tochter aus dem Programm genommen hat, dass die voll blöd sind und so. Wow. Und das hat halt für eigene Sachen benutzt. Das wurde da auch retweetet von einem offiziellen Account. Das ist ein bisschen dumm. Also, was ich eigentlich viel schlimmer finde, ja, richtig. Was ich viel schlimmer, das war der Account, der wurde unter Obama eingerichtet. Also der hat Obama halt 3 Millionen Follower. Ja. Und er folgt 6 Leuten. Lol. Und zwar The White House, Karen Pence, Pennsylvania Junior, Sean Spicer, Vice President Pence und Melania Trump. Lol. Ja, weil nicht Donald Trump war. Aber das sind auch alles Accounts, die gar nicht, die von dem Team geführt werden. Ja, also größtenteils. Und ist der von Melania Trump. Ach so, ja. Das der heißt halt, nämlich Edge. Als ob die einen Satz schreiben kann, wa? Nee, das Problem ist halt, habe ich nicht so groß mit ihm, weil er kann da nicht viel umsetzen. Das Einzige, was er macht, ist da eine Unterschrift setzen und weil er glaubt, dass da das drin steht, der versteht doch nicht mal, was da drin steht. Das machen ja die anderen für ihn. Und die Leute, die er rausgesucht hat, die sind teilweise halt schon extrem rechts und extrem konservativ. Und das ist halt eher das Problem. Es gibt auch diesen einen Typ, wie heißt der? Bannon, glaube ich, der ist im Sicherheitsrat und so. Und der hat vorher für eine rechtsextreme Nachrichtenportal, falls du es kennst, Breitbart geschrieben. Genau. Das ist so, das ist eigentlich das Gefährliche, würde ich sagen. Dann hat er mit Australien telefoniert und hat erstmal den Premierminister von denen beschimpft. Das war auch. Ja. Ist halt auch. Und das macht der Staatspräsident nicht. Bisschen unflätig von Situation her. Aber im Gegensatz dazu hat der kanadische Ministerpräsident jetzt die Tage auch Trump besucht. Boah. Und der hat den voll im Griff gehabt. Das war so eine gemeinsame Pressekonferenz und der hat den schon ziemlich im Griff gehabt. So. Der hat den schon eventuell ein bisschen. Also das ist natürlich auch so, wenn der Trump dann nicht weiß, so, weil er fühlt sich natürlich in der Politik nicht so richtig wohl, weil er nicht weiß, was er machen soll. Und der Premier von Kanada, der hat den dann halt so ein bisschen, naja, der hat denen so gezeigt, dass Kanada auch was ist und auch gegen Trump was sagen kann. Dann hatten wir eben die Mauer, das habe ich auch noch aufgeschrieben. Da hat er ja auch so direkt so erstmal rausgehauen, ja, wir machen Strafzölle 20% auf allen Sachen aus Mexiko und so, damit wir das finanzieren können. Und danach haben sie gesagt, das wäre nur eine Idee und so. Aber dann hat erstmal der mexikanische Ministerpräsident auch das Treffen dann so abgesagt und so. Und die haben jetzt auch Stress da. Und dann der Muslim-Ban. Oh, das ist auch so eine Sache. Wie kommt man denn auf die? Aus den Ländern kommen jetzt keine mehr rein. Begründung? Ja, da kommen die Terroristen her. Die einzigen Terroristen, die Anschläge begangen haben in den USA, waren größtenteils Leute aus den USA, die US-Bürger waren. Und der andere Teil kam aus Ländern wie bei 9-11 zum Beispiel Saudi-Arabien, größtenteils. Welches Land steht nicht auf der Liste von denen, wo man nicht einreisen darf? Saudi-Arabien, weil Wirtschaftsbeziehungen. Dann macht das Ganze keinen Sinn und es ist nur eine Diskriminierung von Muslimen und ist halt komplett. Ganz ehrlich, hast du erwartet, dass es irgendeinen Sinn macht, was der da verzapft? Naja, aber das die Mauer macht auch gar keinen Sinn. Ja, aber das ist ein Symbol, das verstehe ich politisch als Aktion. Auch wenn ich nicht niemals dahinter stehen würde. Das verstehe ich, warum man das macht. Aber man kann sich doch eine bessere Begründung raussuchen, außer eine, die man mit einmal googeln widerlegen kann. Dann, nächster Punkt, es gibt dieses oberste Gericht. Der Präsident darf Leute aussuchen, die da reinkommen. Und die sind das dann immer für Lebenszeit, das ist wichtig. Und einer ist da jetzt nicht mehr drin. Vielleicht ist er gestorben, wahrscheinlich ist er gestorben oder ist da rausgegangen, freiwillig, weiß ich nicht. Aber er darf jetzt einen neuen aussuchen oder es kommt einfach nur noch ein neuer dazu, das kann auch sein. Ich glaube, der darf einfach einen neuen aussuchen. Der hat einfach einen dazu geschrieben und dann hat er auch so einen Ultrarechten, glaube ich, ausgewählt. Weiß ich aber nicht. So obwohl, genau, aber der hat sich dann direkt gegen Trump gestellt und hat was gegen den gesagt und so ist auch. Aber das ist halt auch so was Negatives, was sich dann auf eine lange Zeit hinzieht, weißt du? Wenn du einen wählen kannst und der ist jetzt die 4 Jahre Trump, vielleicht 8 Jahre bei Trump, dann ist Trump nicht mehr Präsident, dann wird vielleicht mal wieder ein Demokrat Präsident und der ist immer noch Richter. Und er ist wahrscheinlich in 30 Jahren auch noch Richter. Auch wenn sich da vielleicht alles geändert hat. Das ist halt irgendwie, finde ich, schon so ein bisschen rückständig, genau wie das Wahlsystem, aber hey. Na gut. Ja, ich finde es immer geil, wie im Podcast immer, wenn so die Politik reinkommt, werde ich stiller und ja. Lass mich berieseln. Aber eine Sache, ich hoffe, du hast die mitbekommen. Jetzt kommt. Wie heißt die Beraterin, nee, nicht die Beraterin, die Pressesprecherin von Trump, Kellyanne Conway heißt sie, glaube ich, weil ja der Pressesprecher von Trump gesagt hat, bei der Amtseinführung, die war ja auch im Januar, wäre die Amtseinführung mit am meisten Menschen mit Abstand gewesen, aber man auf Bildern sehen kann, dass dann vielleicht maximal ein Drittel von den Leuten da waren, die bei Obama da waren. Kennst du dieses GIF, wo der auf so ein Bild zeigt und die haben was anderes drüber gelegt, wo er angeblich sagt, von der Heute-Show ist das, guck mal, wie viele Leute und da hinten waren auch noch welche und da war so ein Bild. Ja, ich über die Heute-Show habe ich halt gesehen, ne? Also da war so ein Bild, ja, genau. Ja, ja, kein GIF. Das ist ein Ding. Ja. Video. Jedenfalls, das ist halt irgendwie witzig und dann meinte die Pressesprecherin, ja, was der Spicer, also der Pressesprecher gesagt hat, sind Alternative Facts. Finde ich gut. Was sind Alternative Facts? Wie gesagt, ich habe die heute schon auch gesehen. Eine alternative Wahrnehmung. Alternative. Also ich habe, das sagst du jetzt zu allem, weißt du, es ist jetzt, keine Ahnung. Das ist, also jetzt, naja, gut. Der 14. Februar ist das alternative Ende vom Januar. Der 14. Deswegen sind Februar wir ja voll ist in der Zeit, oder? Fall. Oh, ganz knapp, sorry. Was? Ja, 23:23, ich habe gerade noch so geklopft, dann ist die Uhr umgesprungen. und die Frau ist eh ein bisschen durch. Dann, das war das eine und das andere war, die hat in der Talksendung, wollte diesen Muscle Ban erklären oder begründen und hat dann erzählt, dass ja die Terroristen von dem Bowling Queen Massacre aus den Ländern gekommen wäre. Das nicht existiert hat. Das aber nie stattgefunden hat, sondern US-Bürger, die irgendwie Waffen, irgendwas, also da war schon irgendwas, aber es gab kein Massaker, es ist da, glaube ich, nicht mal jemand draufgegangen bei. Hä, voll das Massaker, Alter. Das war ein verbales Massaker. Auch eine Sache, Alternative Facts. Oh, Portal 21 hat eine Doku veröffentlicht gerade über Computerspiele. Süchtig nach Computerspielen. Oh, ich hasse das, wenn Fernsehen darüber berichtet. Auch. Furchtbar. Es ist halt eine andere Welt einfach, ne? Ja, es und ist halt echt, das sind auch immer so Leute, so, am besten so Rentner, die da das aber, Ding das, schreiben. Aber tatsächlich ist das im Fernsehen halt, wird alles ziemlich verallgemeinert. Und wenn du älter wirst... Ich bin ja gegen Pauschalisieren. fällt dir das erst auf, weißt du, wenn du ein Kind bist, denkst du so, ja, das stimmt schon alles so. Aber wenn man jetzt so eine, keine Ahnung, so eine Standard, weiß ich, Fernsehsendung guckt und die wollen da was Grobes erklären, was jetzt in meinem Fall Naturwissenschaft zum Beispiel angehen oder eine Sendung, die sich nicht mit Politik im Kern beschäftigt, sondern nur so am Rande, dann erklären die Zusammenhänge einfach falsch, von denen ich weiß, dass man das anders erklären müsste, damit es eigentlich richtig ist. Und ja, das ist schon, aber manche Sachen kann ich einfach nicht sagen, dass es so stimmt, wie die das erzählen. Das ist im Fernsehen halt der Punkt. Und in der Gaming-Szene ist man halt, so als jetzt wir halt, ziemlich stark drin, auch mit diesem YouTube-Ding und so weiter. Und die älteren Personen gar nicht, weil es einfach nicht deren Zeit ist. Und dann ist da noch dieser größere Unterschied einfach. Aber es ist halt bei vielen Themen so, dass es halt so verallgemeinert wird und so grob erzählt wird, obwohl das nicht so richtig die Wahrheit ist. So. Na gut. Die sind ja auch immer noch der Meinung, dass, ach, egal. Übrigens wird es im Podcast definitiv auf y.tv geben, unserer geilen Internetseite. Ja. An der ich neulich nochmal ein bisschen rumgeschraubt habe, ich das erzählt? Nee. Nichts Besonderes, ich glaube, ein bisschen Konfiguration, bla. Was auch immer. Von anderen Sachen. Dann habe ich noch was gesagt. Ja, ich gehe mal meine Liste weiter durch. Ich glaube, alles, was du hast, habe ich auch mal. Ja, du hattest auch Donald Trump. Ja, okay, genau. Dann, lieber bei meinem Lieblingsgegner bei der Türkei. Wann war, im ersten Podcast habe ich mich schon negativ zur Türkei geäußert und was seitdem alles passiert ist, ne? Na gut, die Merkel war jetzt da, hat denen gesagt, ja, es geht nicht so weiter, wie ihr das macht und die juckt es nicht. Und bei denen findet jetzt im März noch die Abstimmung statt, ob das jetzt eher so eine Herrschaftsform wird, in der Erdogan alles bestimmen darf oder ob er nur so alles bestimmt, ohne dass er es darf, dürfen die abstimmen im Volk. Also ist eigentlich auch hinfällig. Dann gab es ja, bezüglich der AfD nochmal, dass der thüringische Thüringer, wie heißt das dann? Der Thüringer? Thüringer. Thüringer, ja. AfD-Chef Bernd Höcke, was gesagt hat, oder was hat er gesagt? Ja, das Holocaust-Denkmal wäre ein Denkmal der Schande, was in seiner Stadt errichtet wurde, bla. Und da also hat sie halt sehr negativ drüber geäußert. Und dann wollten die den, also das ist generell negativ aufgenommen worden und auch innerhalb der Partei gibt es ein Ausschlussverfahren, dass der vielleicht aus der Partei rausgeschmissen wird. So, und da ist der letzte Politikpunkt, dann darfst du dich vielleicht auch gleich wieder melden. Das hast du sogar aufgeschrieben. Deutsche Politik. Sowas gibt's auch, ja. 2017 Bundestagswahlen. Ich frage das immer noch so ab, dass ich nicht wählen darf, aber ich wüsste auch nicht, wen ich wählen will, von daher. Ja, wie ist mir eine Chance genommen. Wie willst du denn wählen? Hä, was? Wie würdest du jetzt wählen, Spotter? Ja, das weiß ich ja nicht, aber ich würde einfach gerne wählen, damit ich, weißt du, sagen kann, ich habe versucht, was dagegen zu tun, so. Ja, finde ich schwach. Und es hätte, also naja gut, die sind halt immer, es hätte jetzt ja halt, ne, ein Jahr und so. Ich hätte gerne gewählt, so. Und das, was jetzt das Aktuelle im Januar war, ist, dass Sigmar Gabriel gesagt hat, er tritt nicht an als Kanzlerkandidat, weil er halt absolut in der Bevölkerung keine Chance hat, sondern Martin Schulz, der vorher vor dem Antonio Tajani, der ganz am Anfang, den wir irgendwann mal erwähnt haben, der da Europäisches Parlament, da der Präsident war, bester deutscher Satz ever, und der ist jetzt Kanzlerkandidat und dadurch sind die Eintrittszahlen in die SPD gestiegen, aber auch die Zahlen in den Umfragen, dass sie jetzt von Zahlen um 30% damit rechnen können, also wenn die Bundestagswahl jetzt wäre und deren eigentliches Ziel, was sie so vor einem halben Jahr formuliert haben, 15% war, ist das schon gar nicht so schlecht. Ist nur die Frage, wie lange das anhält und was der Schulz jetzt hier wirklich reißen kann. Aber wäre echt mal interessant, wie viele Prozent die bekommen. Ja. Ja. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ich SPD wählen würde. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde so mega kontrovers wählen, so CDU und Grüne oder so eine Scheiße. Also irgendwas, was gar keinen Sinn macht. Nee, dann müsstest du CDU und Linke wählen oder AfD und Linke. Ja, also AfD würde ich definitiv nicht wählen, aber ich finde CDU und Grüne schon ziemlich kontrovers, ehrlich gesagt. Nee, nicht unbedingt. Also es gibt viele Landesregierungen, die schwarz-grün sind. Auf Bundesebene ist das immer relativ schwierig, aber ganz ehrlich, wenn sich dafür eine Mehrheit bietet, machen die ist die Chance, dass sie schwarz-grün machen, mindestens genauso, würde ich sagen, wie für schwarz-rot. Aber die Chance, dass es so weit kommt, dann müsste die CDU bzw. CDU-CSU bräuchten da mehr Stimmen, als ich denen jetzt aktuell zurechnen würde. Obwohl, bei den letzten Wahlen dachte ich auch nicht. Da waren sie knapp an der absoluten Mehrheit. Also das sind Wahlen. Es ist interessant, ob die FDP mal wieder mit reinkommt. Aber angesichts der AfD würde ich sagen, nein. Wow, meinst du echt, dass die AfD mehr kriegt als die FDP? Natürlich. Das ist traurig in unserem Land, dass es sowas geht. Ja, ich rechne damit, dass die AfD zwischen 5% und 15% bekommt. Und damit so irgendwie im Bereich von den Grünen und der Linken. Und die FDP so 3 bis 10%, aber als ob die 10% bekommen. Weil die sind nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung dadurch, dass sie nicht mehr im Bundestag sind. Hast du mitgekriegt, dass sie den Höcke rausschmeißen wollen? Das habe ich eben erzählt, während du, ne? Lol. Ich habe doch vom thüringischen Chef von der AfD gesprochen. Ah, okay, aber du hast nicht Höcke gesagt. Ich habe danach doch Bernd Höcke gesagt, Das habe ich echt nicht mitgeschnitten. Dann habe ich sogar gesagt, was der gemacht hat. Und wie krass, echt abgeschnitten. Was hat er eigentlich gemacht? Der hat sich negativ über das Holocaust-Denkmal geäußert. Ich weiß. Ja, ich wollte es nur nochmal gesagt. War ein Späßle. Alle verstanden. So, aber ich bin jetzt bei Politik durch, war halt du auch. Ich hatte dann noch. Mega durch, Alter. Durch bist du eh immer. Betreffend der ersten Sendung des Neo-Magazins Royal dieses Jahres. Willst du dazu was sagen oder soll ich weiterreden einfach? Nee, ich sag dazu definitiv was, wenn du mir den Raum gibst, um das sagen zu dürfen. Der Raum wäre jetzt. Okay, cool. Naja, also ich hätte echt gesagt, dass sie wieder so einen raushauen, wie sie das ja schon öfter mal getan haben. Wie zum Beispiel nach Böhmermanns Pause und dann auch wieder öfter. Verafek, meinst du? Genau, zum Beispiel, Verafek, ja, meinte ich jetzt. Das war ja vor euch schon geplant, oder? Also muss ja vorher schon geplant gewesen sein, aber natürlich war das so, so was Großes. Aber ich glaube auch, dass sie eigentlich damit gerechnet haben, dass, ich fand die Sendung eigentlich nicht, fand die nicht stark. Die war eher durchschnittlich, wenn nicht sogar durchschnittlich schlecht für mich, keine Ahnung. Ich fand die Sendung, Vera Fake? Nee, jetzt die im Januar. Ich fand die jetzt auch ehrlich gesagt nicht so krass. Erster Punkt war, dass die sich, das haben die eigentlich ganz geschickt gemacht. Damals bei Schulze Böhmermann hatten die ja Kollege dabei. Und der war eigentlich ein ganz guter Talkgast da. Ich fand den auch echt gut. Und deswegen fand ich auch cool, dass der da. Ich finde. Ja, aber in der Sendung, das hat nicht funktioniert. Die haben sich gedacht, wir holen einen rein, mit dem der Talk gut funktioniert, mit dem das leicht ist, mit dem wir ein paar coole Späße machen können, was aber auch vielleicht nicht nur so irgendwie irgendein Witzbold ist. Als Idee gut, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht warum. Schlecht. Ich fand's echt gut. Ich fand den Talk jetzt eher so, wenn du dann nicht nochmal weißt, womit der gerade Probleme hat, mit wem, ist es dann noch uninteressanter. Das hat nicht die Gags, nicht mal verstehe. Ja, okay. Mhm. Und dann das mit dem Dings hier, entscheide dich, waren jetzt auch nicht die geilsten Sachen, weil die waren nur so auf ihn abgezogen. Hast und das so. Alter, was ist denn los hier? War das Web-exklusiv? Das Web-Ex, nein, das war eben keins. Hast du das gesehen, das Web-Exclusive? Was war das Web-Exclusive? Ich hab das bestimmt gesehen. Ein Spiel guck mir die immer an. Ja, wie immer war. Oder? Gab, ich glaube, es mal, gab Finn, einfach keins. Ich hab gerade gesehen, dass ich hier den Text. Ist so. Oh mein Gott. Alter. Welchen Text denn? Na, auf der Webseite habe ich ja die Konfiguration von meinem Laptop-PC eingetragen. Ja, und jetzt. Und ich sehe gerade, dass ich die richtig gebunden habe. Also, sie sind nicht untereinander. Ja, wir können dann gleich mal drauf gucken, aber ich wollte jetzt hier nochmal weiterreden. Es tut mir leid. Der zweite Punkt, das mit dem ich kann mich nicht an das Orchester gewöhnen. Nee, ich fand Dennermann auch deutlich geiler. Also manchmal hat er halt echt coole Sachen rausgehauen, und wenn nicht, habe ich ihn halt geskippt. Ja, also die Rap-Musik konnte ich mir nicht immer anhören, aber allein dieses, wenn Gäste reinkommen und der auftritt, dann kommst du mit dem Orchester. Schaffst du es nicht, in 15 Sekunden, oder was es ist, da einen coolen Jingle rauszuhauen. Ja, klar. Weil, bis du da drauf bist, hast du so eine kurze Melodie und es passt halt auch nicht zu so jemand wie Kollega. Einfach. Mhm. Und dann ist immer noch die Kamera auf diesen einen Typen, glaube ich, der so leicht rechts sitzt. Mhm. Mit so lockigen Haaren. Mhm. Das fuckt mich jedes Mal ab. Weil es ist immer der Typ in der Mitte. Aber gut, der ist halt auch relativ Haare und Gesicht in Kombination relativ hell. So, nicht schlecht. Aber, Haare und Gesicht in Kombination. Guter Mann. Ja, die sind beide so hell und deswegen sticht er vielleicht mehr so heraus, aber das Orchester funktioniert irgendwie nicht so richtig. So. Ich weiß nicht. Es passt nicht zu diesem, ja, aber es ist eine kleine Nischensendung, weißt du? Obwohl es auch schon cool ist, so ein klassisches Orchester zu haben. Vielleicht entwickelt sich das noch, aber das hat mir auch die Sendung nicht so, war nicht so geil. Obwohl ich diesen Einstieg eigentlich ganz geil fand, mit dem, Schlucht wo die da so rumgelaufen sind. Mit den verschiedenen Instrumenten und so. Das fand ich auch sehr gut. Und mit der Kamera und aber so. Aber das war auch, also der Talk mit Kollegen war okay. Ich hätte mir mehr davon erwartet, weil ich feiere es immer sehr, wenn solche Gäste da sind, auch als Sido und Teddy und Fariadum da waren, hat die Sendung einfach viel dadurch gewonnen, dass sie die drei einfach cool finden. Und Katrin Bauerfeind ist auch immer ein super Talkgast gewesen, oder? Ja, als Talkgast war das auf jeden Fall eine gute Idee. Für mich hat es einfach dieses Mal nicht funktioniert. Nee, für mich hat es auch nicht funktioniert. Aber es lag auch daran, also nicht so gut. Es hat okay, aber nicht so. Die Sendung sind ein bisschen länger, oder? 50 Minuten? 49 Minuten hatten wir, glaube ich, diesmal. Ich glaube, es ist ein bisschen länger. War doch aber, deutlich länger. Ich glaube, diese paar Minuten sind alle in dieses Stand-up geflossen, weil das war, glaube ich, bei der zweiten Sendung jetzt sogar noch schlimmer. Das ist, ich habe die zweite gar nicht gesehen. Dass das Stand-up übel lang war und dann halt noch mit Jokes und so weiter. Also das Stand-up war so lang und hat aber, ich weiß nicht, ich habe mich halt viel mit den Themen schon beschäftigt. Kann auch sein, dass ich halt die Jokes alle schon gehört habe. So, ne? Aber so weiß ich nicht. Also, ich weiß, einmal habe ich ihn erwischt, er hatte einen Joke so auf Twitter gepostet vor der Sendung und dann auch in der Sendung gebracht. Das fand ich lösch. Ja, vor allem genau. Und ich dachte so, hä, den habe ich doch schon mal gehört. Und das war den du, glaube ich, sogar retweetet hattest. Ja. Deswegen habe ich das so im Gedächtnis gehabt. Und das ist mir auch dann eingefallen. Das fand ich echt lösch, muss ich sagen. Also aber das was er, was glaube ich, diese groß geplante Aktion war, ist ja, dass die das organisiert haben mit diesen America First Videos. Also, ehrlich gesagt, Chapeau, Chapeauchen, Kinder. Ich gammel ja manchmal auf der Trendseite rum und lache mich über Leute ab, ne? Und die Trendseite ist ja voll von diesen Videos. Alle ja, Länder. Richtig. Länder, von denen ich noch nicht mal gehört habe, ist jetzt eine Lüge, aber Länder, von denen man das auf jeden Fall nicht weiß, dass die so krasse Comedy-Formate haben oder so. Ja, Litauen, Alter. Ja, da, vor allem, das war die eines der coolsten Videos, auch wenn glaube ich, nee, warte, der aus den, wo war's denn? Aus irgendeiner Sendung haben die halt gesagt, der Kollege aus Deutschland, aus der Sendung Schulz und Böhmermann, hat das ins Leben gerufen. Aber nochmal, um das ein bisschen zu erklären, die haben so ein, also es gab eine holländische Sendung, die hat so ein Video gemacht, in dem sie in Trumps Sprache quasi mit seinen Sätzen ihr Land vorgestellt haben. Schon so. Ziemlich gut eigentlich. Das Land ist huge und ne, it's great, we have great walls und so. Immer die typischen, it's huge war immer noch am geilsten. Oder also. Wir haben irgendwas Kleines, tiny as your hands und so. Ne? So ja, halt, war schon gut. Also englische Vorstellungsvideos, das ist auch davon, wovon das lebt natürlich, dass es Englisch ist und dann mit einem Sprecher, der so ein bisschen wie Trump spricht. Und schon sehr ähnlich, es waren auch verschiedene Sprecher, ehrlich gesagt. Ja, genau. Ich, und dann haben dann aber aus, haben die dann angefangen vom Neo-Magazin, das quasi nachzumachen für Deutschland. Also das Ding war America, ja. Also nach Trumps Satz, America first, dann Deutschland second oder Germany second. Und dann auf verschiedene Länder verteilt. In Europa sind dabei aktuell, gibt sogar eine Website für, itsgreat.eu. Oder noch eine andere Website, ich habe ja vergessen. Island ist dabei, Finnland ist dabei, Dänemark. Jetzt geht's los. Niederlande, Belgien, Deutschland, Dänemark, ja, wenn ich es noch nicht hatte. Litauen, das ist auf Englisch hier, das verwirrt mich voll. Tschechien, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Italien, Slowenien, Kroatien, Armenien. Wie heißt denn das auf Deutsch? Moldova? Moldawien. Moldawien, richtig, das A. Und Bulgarien, aber das Witzige ist, es haben sich dann auch andere Länder angeschlossen, wie Marokko, weiß ich, und Namibia aus Afrika. Ich meine, hallo, Namibia. Ja, richtig. Die machen sich auch drüber lustig, wir haben auch Fernsehen in unserem Land, it's called Bushman TV. Dann auch Neuseeland gibt es eins und Australien. Also es ist halt krass, dass einfach alle Länder da so mitgemacht haben. Und es ist halt witzig. Irgendwann sind es halt immer dieselben Jokes, weil sich alle natürlich ein Vorbild dran genommen haben. Aber das Einzige, was mich da wieder aufregt, warum nicht Frankreich? Und warum nicht Großbritannien? Das sind so zwei Länder, die mir noch fehlen. Gut, Schweden und Norwegen auch, aber hey. So Frankreich ist da irgendwie so ein Dings. So ein Loch auf der Karte noch. Oder aber es waren echt, echt. Ja, aber warum machen die da nicht auch mit? Das ist echt eine coole Aktion. Genau. Also das fand ich ganz cool, ja. Doch. Dann noch was ich eigentlich erwähnen wollte. Ja gut, wir können es machen. Wir machen ein Tippspiel für Bundesliga, Zweite Liga, DFB-Pokal, Champions League und Euroleague. Wo ich dich ganz galant überholt habe. Wo ich, als ich das gesagt habe, noch 10 Punkte vor dir war, mittlerweile so 10 Punkte hinter dir bin. Ja, aber ich habe ja diesen Spieltag nochmal aufgeholt. Es sind nur 10 Punkte, glaube ich. Also, es sind, glaube ich, 9 Punkte sogar noch. Guck mal, 7 Punkte. Aber das hast du schon krass dann aufgeholt. Aber wir sind die beiden Letzten, unsere Väter sind natürlich besser. Das ist auch so lächerlich, wie mein Dad Glück hat. Das ist einfach, das ist nicht nur lächerlich, das ist einfach auch, also an der Stelle, ich bin mir fast sicher, dass er es hört, ja. Läpsch. Einfach nur läpsch. So, weiter geht's. Vor allem am Anfang war ich, also ich war auf Platz 2 und bin dann innerhalb von maximal einem Monat auf Platz 3 gefallen. Hätten wir nicht resettet, hätte ich euch alle weggemacht, Alter. Ich hatte allein nach dem DFB-Pokal schon 22 Punkte mehr als ihr. Ja, aber du hättest immer noch nicht so viele Punkte wie dein Dad, weil der mittlerweile fast 100 Punkte mehr hat als ich. Ja, aber der hatte auch Glück auch einfach. Ja, natürlich hat er auch Glück, aber es ist nicht so, dass es nur damit zu tun hat. Ich sag's dir einfach auch auf den Kopf zu, so scheiß Fußball. Jedenfalls, ja, Also ich wollte das erwähnen, weil ich damals noch besser war als du, jetzt bist du besser als ich, naja gut. Jetzt kann man es auch weglassen. Und du hast noch deine krasse Ansage noch gemacht, dass du mich überholen willst. Habe ich auch gemacht. Also hast du auch quasi jeden Spieltag gemacht, aber... Ja, das ist wie bei FIFA, du schießt so lange aus der Distanz rum, bis du irgendwann reingehst. Ja, richtig. Dann habe ich noch aufgeschrieben, Ende Januar, Anfang Februar, auf was ich mich freue im Februar. Das war zum einen der Super Bowl 51. Der ja richtig krank war. Ja, ja. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Ja, irgendwie schon, oder? Also nicht. Wir beide, aber nicht in einem Cast. Ja, nicht im Cast, natürlich nicht. Nee, war aber knapp. Wir beide haben schon drüber geredet. Ja, richtig. Das kommt ja auch erst im Februar. Gesehen. Weißt du, das Geile ist doch, nur ganz kurz, ich bin einfach eingeschlafen. Das war eigentlich das, was du mir erzählt hast, was ich eigentlich in den Februar-Cast packen wollte, aber du kannst es gerade erzählen. Na gut, nee, dann. Jetzt hab ich er hat eingeschlafen, als es eigentlich als es klar war, dass die Falcons gewinnen. Ja, ich auch. Ich hab das dritte. Und dann schaue ich morgens auf mein Handy und denke mir, ja, wie hoch haben sie es noch gemacht? Haben sie richtig dick drauf gehauen? Und dann haben es die Patriots gewonnen und war so, okay. Ja, voll. Das war's, nein. Ich bin auch so nach war der... War nur ein Teaser! Kurz nach der Halbzeitshow eingeschlafen. Aber bin dann wieder aufgewacht. Ich sag dir, wenn du hier weiter einfach meine Ansagen übergehst, wenn ich sage, es ist mit dieser... ja, ich hab's auch zweimal gesagt, du hast es trotzdem erzählt. Ja, aber das ist... Dann... Machtverteilung funktioniert noch nicht optimal, das gebe ich auch gerne zu. Weißt du? Ja, wir machen das so zusammen ab und du machst es trotzdem nicht. Naja, gut. Dann habe ich mich noch gefreut auf die beste Show der Welt. Die war jetzt nicht so spektakulär und sehr mit Werbung zugeballert. Obwohl ich die anderen auch live gesehen habe und das dieses Mal mehr Werbung war, gefühlt auf jeden Fall. Könnte auch damit zusammenhängen, dass du dich jedes Mal drüber aufgeregt hast, aber hey. Ey, no offense, aber du hast dich auch drüber aufgeregt. Ja, es war auch mehr Werbung. War auch echt nervig. Ja, vor allem an so ungünstigen Zeitpunkten, so mitten in der Sendung drin. Aber das weiß ich nicht. Weißt du, warum ich mein MacBook hasse? Weil da kein Lightning drin ist. Und da ich jetzt meine Kopfhörer auf Lightning umgestellt habe, muss ich jetzt immer die dicken Kopfhörer benutzen. Aber ich hole mir jetzt eh so AirPods, Alter. Dann geht auf. Das ist natürlich jetzt ein grandioses Problem. Dann war jetzt diesen Sonntag die Wahl des Bundespräsidenten. Ja, wer hätte damit rechnen können? Steinmeier als Bundespräsident geworden. Finde ich witzig. Können wir jetzt auch nochmal sagen. Als Kandidat von der CDU, der SPD, den Grünen und der FDP gegen einen Kandidat von den Linken und einen anderen Kandidat von der Partei. Oder von der Partei, die Partei. So geil. Wie war das? Der Vater, der Vater von dem Ding. Ja. Geil, Alter. Ist aber, der ist auch im Europaparlament. Der Typ ist irgendwie richtig merkwürdig, weil der ist so ein Journalist, der auch alles komplett negativ sieht und halt aus Spaß nur im Europaparlament ist und das jetzt nicht so sieht, als ob er jetzt tatsächlich was wirklich verändern will, was er ja nicht so groß kann. Ja. Aber ist auch witzig, wenn man eine eigene Partei gründet. Man könnte auch eine Piet-Piet-Partei gründen. Ne? Könnte man tun. Aber was noch bei der Bundespräsidentin war, was ich vorher noch nicht wusste, ist, dass da zum einen der Bundestag dabei ist und dann Abgeordnete von den Landesregierungen. Aber die müssen nicht unbedingt Landespolitiker schicken, sondern können einfach irgendwen schicken. Und die schicken dann auch einfach Prominente dahin, wie Fußballspieler, andere Sportler, oder weißt du, Leute, die man kennt. Und das funktioniert. Ne? Probier nebenbei noch zu arbeiten, weißt du, ich arbeite hier nur. Und ja, du redest nur nicht mit mir, das ist das Problem. Und das sollte eigentlich Priorität Nummer 1 sein. Nee, aber das, was ich interessant fand, war zum Beispiel, dass Julian Bam dabei war bei der Bundestagswahl und mit abstimmen durfte. Hast du das gesagt? Für Nordrhein-Westfalen. Warum durfte der wie laufen Bundestagswahlen dann ab? Bundespräsidentenwahlen? Nee, die eine Hälfte ist der Bundestag von den Abstimmungen und die anderen sind, dass die Landesregierung sich Leute ausruhen können. Dann hat sich halt die Landesregierung, ist ein SPD-geführtes Land, mit Hannelore Kraft, die kennst du ja bestimmt. Ja, klar. Und die hat sich dann Julie Bam ausgesucht, weil die ja ein bisschen, also weißt du, die ja wenigstens weiß, was YouTube bedeutet. Okay. Mehr auch nicht, aber die weiß, was YouTube bedeutet. Die weiß ein bisschen mehr als Oma und Opa, Alter. So. Hat sie sich halt... Habt ihr da nicht so einen Kanal im Internet? Ja. Wie heißt der? Die hat ja sogar selber einen Kanal im Internet. Aber welchen Sender muss ich da einschalten, um dich zu sehen? Jedenfalls hat die dann den ausgesucht, vielleicht auch um mehr Augenmerk auf Politik zu richten und so. Das macht man mal. Irgendjemand hat auch erzählt, dass Jürgen Löw dabei war oder mal dabei gewesen ist, weiß ich nicht so genau. Es sind so Leute, die man halt kennt, sind dabei. Das wusste ich halt noch vorher nicht. Aber es ist auch interessant, weil das müssen ja nicht politische Leute sein. Wäre mal interessant, ob er für die SPD abgestimmt hat. Einfach nur, weil er für die SPD aufgestellt war. Wahrscheinlich. Aber vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon so genau. Aber es war ja jetzt auch schon wieder Anfang Februar. Bist du eigentlich schon kleiner Meister, ey? Bin sehr gespannt, wie das gleich funktioniert, wenn du mir das zeigst. Na gut. Schön, dass du dich jetzt mit unserer Internetseite auseinandergesetzt hast. Die letzten ich hab mich die letzten 32 Fragen. Minuten. Lüge. Boah, voll heftig, ne? Wir haben jetzt schon... Du hast die letzten 32 Minuten, hast du vielleicht 5 Minuten was gesagt. Reicht ja, reicht. Die Leute wollen auch mal dich hören. Es kann ja nicht sein, dass ich immer am Entertainen bin und finde, ich wollte ihm auch einfach mal die Möglichkeit geben, der meisten entertaint, weil du einfach zwischendurch so, hast du das mit Höcke schon gesagt? Wie funktioniert denn das Bundestagswahl? Jetzt finde ich es auch interessant, nachdem du fast fertig bist. Wiederhol doch nochmal alles. Oh Mann. Hä, hey, du hast nicht gesagt, wie die Bundestagswahl funktioniert. Lügt doch nicht. Ja, aber du hast gefragt, wie Bundestagswahlen und dann hast du dich korrigiert, wie Bundesdingswahlen funktionieren. Du weißt, was ich meine. Du bist doch ein kleiner Sportsfreund. Du weißt doch, wie das Leben funktioniert. Das Leben ist wie eine große Autobahn. Wenn du gerade bei der Website eh drin bist, kannst du mich mal als Admin da machen. In unsere eigene Website? Ja, ich könnte mich mit dem anderen Account einloggen, aber da muss ich mich nicht umloggen, wenn ich doch auf der anderen Website bin. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Wir sagen, wir machen jetzt mal Schluss. Mach ich das ausnahmsweise mal, wenn ich möchte du eine Empfehlung abgelenkt bist. Jetzt komm schon, das darf ich jetzt auch nochmal machen. Ja, darfst nicht. Du, aber... Aber ich möchte einfach unseren Zuschauern... Wir haben jetzt schon 3 Minuten die Komponente, damit, dass wir die irgendeinen Scheiß Komponente labern, geben, dass du die doch du ihnen nicht liefern kannst. Nämlich Film und Fernsehen, ja. Und zwar habe ich gestern Abend aus Langeweile mir 2 Filme vom, kann man schon mal sagen, also vom besten deutschen Schauspieler, den es einfach auch in Deutschland gibt, Matthias Schweighöfer angeschaut. Und er ist mir wirklich sympathisch, deswegen schaue ich auch ganz gerne mal ein Filmchen von ihm. Wow, wie sich das anhört. Und ich habe mir gestern Abend Vaterfreuden und die Schlussmacher gegeben. Oh, Schlussmacher? Ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Auf jeden Fall war das halt beides komplette Schnulzen. Ja, aber das tatsächlich, ist das Einzige, was ich weiß. Tatsächlich auch ein bisschen sympathisch. Also, Tatsache, dass Matthias Schweighöfer einfach an sich, also so aus Halligalli und wo man ihn halt herkennt, doch ein relativ sympathischer Typ ist. Ach ja, das habe ich vergessen zu sagen. Halligalli hört auf im Sommer. Nee, echt? Ja. Ja. Wie, die hören auf? Die hören auf im Sommer. So ganz? So, also mit Zirkus Halligalli war. Wieso? Die machen dann nur noch Duell. Ja, weil die nicht, weil die sich fühlen, dass sie ständig die Jokes wiederholen. So, was man sagt, wenn man seinen YouTube-Style ändert. So, kannst du das Video ja mal angucken auf deren YouTube-Kanal. Ist halt so YouTube-Style. Wir möchten das jetzt, weißt du, wir möchten unsere Motivation nur Großprojekten widmen und die müssen ja qualitativ hochwertig ehrlich, sein. No offense, aber lieber öfter Duell um die Welt als Halligalli. Ja. Ja, aber es muss ja nicht mehr öfter sein, sondern es ist doch auch blöd, wenn die, wenn Zirkus Halligalli irgendwie langweiliger wird, sie immer nur diese Jokes machen, der andere ist scheiße, so, weißt du. Und dann immer aushalten, nicht lachen spielen und dann immer die Pimmelwitze kommen, wa? Ist halt irgendwann ist nicht so mehr. Das ist eigentlich immer witzig, aber. Ne, das also, dass du das wieder witzig findest, du bist so ein niveauloses Schwein. Man lacht ja nicht darüber, dass der Witz so witzig ist, sondern man lacht ja darüber. Ja, dass da ein anderer sitzt, der den Witz witzig findet, obwohl er gar nicht witzig ist. Kompliziert, war. Wolltest du jetzt noch was zur Film und Fernsehen sagen? Oder ich wollte sagen, geflasht? Dass ich diese beiden Filme sehr, sehr cool fand. Und dass man die sich mal geben kann, wenn man so einsam ist. Und wenn es schon nach eins ist und man echt nichts zu tun hat und, ja, keine Ahnung, genug Guthaben auf seinem iTunes-Konto. Ich habe dieses nämlich egal. Ich hab noch nie Guthaben auf einem iTunes-Konto gehabt. Ich hab diese Karten auch immer weiter verschenkt, weil ich das hab ich nicht eingesehen. Ja, du hast immer direkt das Geld von deinem Vater genommen. War. Ja. Ey, so. Oh, egal. Yeah. Ich habe heute noch ein gutes Buch von Stephen King gekauft. Mr. Mercedes oder so. Das werde ich auch noch anfangen morgen. Das heißt nicht wirklich Mr. Mercedes, oder? Und? Ich bin gerade in der Staffel Suits und die kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Suits ist einfach eine der geilsten Ami-Serien, die es aktuell gibt. Punkt. Jetzt hast du noch 3 Minuten Empfehlung gemacht, dann ist jetzt auch mal gut. Also, ja. Das war's. Bis also rein, Ende Februar. Vielleicht, Eier. Ist, ciao. Vielleicht ist da weniger passiert, weil bis Ende Februar nur noch. Hat er eigentlich 28 oder 29? Ja, jetzt habe ich es im letzten Moment des Podcasts auch geschafft, mich zum Bluten zu bringen. Alter, was ist denn hier los? Ich schalt ja. Ich hab dich einfach an einem Papier geschnitten. Ich schalt ja. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Nein. Doch, was? Nee, ist nicht. Sag zumindest meinen Windows-Kalender. In Schaltjahr bräuchten wir doch einen 29. oder nicht? Ja. Und mein Kalender sagt 28.01. Ja, gut, dann. Dann ist das. Dann bis zum. Hä, wie, ja, 6. März oder so. Ja, nee, aber ich dann sitzt ja, dann sitzt du nur 14 Tage. Also, weißt du, wir haben schon 14 Tage über den Februar geredet. Das heißt, nächstes Mal ist es eher so ein halber Cast. Diesmal war schon ein anderthalb Cast und so. Ja, und jetzt habt ihr quasi noch eine Minute mehr, fast zwei, weil ich nochmal drüber nachgedacht habe. Ja. Und jetzt ist es auch gleich 0 Uhr, das heißt, ab in die Haie. Weil sonst. Alter, ich blute ja, hart. Du musst mich hier noch Admin machen und so, ne? Aber, ja, du musst ne? mir auch gleich nochmal kurz helfen. Also, ja. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Wann auch immer ihr es hört, wenn ihr es morgens hört, wünsche ich euch einen schönen Arbeitstag oder einen schönen Schultag. Oder wenn ihr das so um 17 Uhr hört, wünsche ich euch einen guten Tag nach 17 Uhr. Wenn ihr es um 16 Uhr hört, einen schönen Tag nach 16 Uhr. Du hast 16.04 Uhr vergessen, Alter. Ich habe jetzt nämlich alle Tageszeiten, die es gibt, vergessen. Nee, nicht alle. 17 Uhr hast du gesagt. Und 16 Uhr auch. Stimmt. Na ja, gut. Tschüss. Ciao.